alles schwingt, alles strahlt und alles wirkt auf alles. Physikalische Soiree, Episode 199. Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Ich bin zu Gast bei Joachim Hermisson. Vielen Dank für die Einladung, Herr Hermisson. Ja, vielen Dank, Herr Bodingbauer. Wir sind am Institut für Mathematik der Universität Wien in einem schönen, großen, hohen, neuen Gebäude im 9. Stock am Oskar-Morgenstern-Platz und wir werden über den Dächern Wiens sprechen über Evolution und der Mensch. Ja, sehr gern. Ich habe ja gerade ein Buch im Lesen, und zwar Humanbiologie, die versuchen zu erklären, dass der Mensch ja ein besonderes Tier ist, aber genauso in die Evolution eingebettet ist. Und die Erkenntnis der letzten Wochen, die ich hatte, war, dass Menschen mit ihren Primaten, mit den anderen Primaten, recht nahe verwandt sind an den Spitzhörnchen, den Flugdrachen, den Hasenartigen und den Nagetieren. Und die Kuh ist dann irgendwo weit weg und es gehört gar nicht dazu zu der Gruppe. Und dann habe ich ein bisschen geschaut, Fotos. Die Spitzhörnchen haben tatsächlich Ohren wie Menschen. Das wollte ich mitbringen. Ja, also es ist natürlich ganz klar so, nicht, dass der Mensch also ein Teil der Evolution ist, ein Produkt der Evolution ist, nicht, und dass er eben gar nicht so stark herausfällt aus diesen ganzen Prozessen, wie man das vielleicht so denkt. Mhm. Wir sind schon was Besonderes in vieler Art, aber die Gesetze der Evolution, die gelten für uns ganz genauso wie für das, was wir um uns herum dann noch so sehen. Und Sie machen diese Gesetze oder Sie betrachten diese Gesetze von der mathematischen Richtung aus? Ja, klar. Also in meiner Arbeitsgruppe machen wir theoretische Evolution und vielleicht kann ich das mal ein bisschen erklären. Klar, Evolutionstheorie gibt's auf zwei Ebenen eigentlich. Nicht? Wir haben also einerseits dann die Phylogenetik, indem man dort sich bemüht, dass man also die Bäume des Lebens rekonstruiert, wie Sie dann gerade gesagt haben, also wie eben der Mensch jetzt also nicht nur mit den Affen und den Primaten, sondern auch mit den Flughörnchen dann verwandt ist. Und auf der anderen Seite gibt's die Mikroevolution, das ist die Populationsgenetik. Dort geht's um evolutionäre Vorgänge innerhalb von Arten. Es geht also darum, wie sich Genfrequenzen innerhalb von Arten in der Zeit verändern und wie es dann dadurch zu Adaptation kommt oder auch zu so Dingen wie Artbildung, wie man genetische Variationen, also genetische Vielfalt innerhalb von Arten erklärt. Und das Letztere, das ist insbesondere jetzt unser Fachgebiet, das zu dem, wo wir forschen. Die Variation innerhalb der Art zu erklären. Variation innerhalb von Arten und eben, ja klar, wie es eben zu Evolutionsprozessen innerhalb von Arten gibt. Also zum Beispiel eben, wie Adaptation dann stattfindet. Ja? Und unsere obere Grenze ist dann sozusagen die Artbildung, die Fragestellung, wie oder wann oder unter welchen Bedingungen aus einer ursprünglichen Art plötzlich zwei verschiedene Gruppen evolvieren können, die nicht mehr miteinander können. Das heißt also, die sich eben nicht mehr untereinander fortpflanzen können. Und dann haben wir aus einer ursprünglichen Art zwei Arten gewonnen. Das ist sozusagen die Obergrenze des Gebietes der Populationsgenetik. Und dann übergeben wir zu den Phylogenetikern, die dann eben den Baum des Lebens rekonstruieren und sagen, ja okay, nicht, also dann da gibt's den Menschen und der Schimpanse ist der nächste Verwandte, nicht, und dann kommen wir zu den Gorillas und den anderen Menschenaffen. Und so geht's eben immer weiter über die Flughörnchen bis zu den Fruchtfliegen, bis zu den Bakterien und den Archaeen. Wir hatten vor zwei Ausgaben in der Physikalischen Soiree Günther Blass zu Gast und wir haben über die Beintastler gesprochen, Urinsekten. Und in diesem Gespräch haben wir dann gesprochen darüber, was eigentlich eine Art ist. Und er hat gesagt, da gibt es verschiedene Ansätze. Eine Art ist eben, wie Sie auch sagen, was sich paart. Ja, das wäre eben das biologische Artkonzept, nicht, dass man das so eigentlich das am weitesten verbreitete ist noch. dass man sagt, nicht, ja, eine Art ist das, was noch, ja, Nachwuchs erzeugen kann, und zwar fruchtbaren Nachwuchs, so dass also dort die Linie weitergehen kann. Und warum ist das so interessant, diese Frage? Naja, also das ist eben das, was wir um uns herum beobachten, nicht? Dass wir eben biologische Diversität haben in ganz erstaunlicher Vielfalt und dass sich eben so diese Arten ja in verschiedenen ökologischen Nischen herausgebildet haben, die sich dann irgendwann untereinander natürlich auch nicht mehr fortpflanzen können. Und das ist eben die Aufgabe der Naturwissenschaften, so etwas zu erklären. Und da haben wir in der Evolutionsbiologie und in der Ökologie was Spezielles im Rahmen der Biologie, was man sonst vielleicht nur noch mit was dem Naturwissenschaften innerhalb der Naturwissenschaften mit der Physik vergleichen kann. Dass wir eben eine echte Theorie haben, wo man komplexe Phänomene aus Grundkräften ableiten kann. Wenn man da mal von der Physik ausgeht, was ja immer so die ja paradigmatische Naturwissenschaft ist, dort haben wir schon das Verständnis, dass wir die Grundkräfte zum Beispiel der Quantenmechanik einigermaßen gut verstanden haben. Und dann geht es in der Theorie darum, so komplexe Phänomene wie zum Beispiel Supraleitung aus diesen Grundkräften zu erklären. Analog wäre das dann in der Evolution. Dort haben wir ausgehend von Darwin und von Mendel eigentlich die Überzeugung, dass wir die Grundkräfte verstanden haben. Wir wissen, wie sich Genfrequenzen in Populationen ändern durch Mutation, durch Selektion, durch Rekombination. Genetische Drift gibt es auch noch. Oder Drift ist was? Ja. Genetische Drift, das sind schlicht Zufallsprozesse, dass also sich ein ja, Allelfrequenz von einer Generation, eine Genfrequenz von einer Generation auf die nächste durch schlichten Zufall auch verändern kann. Was weiß ich, zum Beispiel können wir annehmen, sie tragen eine günstige Mutation in sich, ja, also die eigentlich einen sehr großen Selektionsvorteil bedeuten würde, ja, aber wenn ihnen morgen ein Dachziegel auf den Kopf fällt und sie also dann vorzeitig ableben deswegen, dann ist das einfach Pech, dann hat sich das eben doch nicht ausgebreitet, nicht? Und solche Zufallsereignisse werden also mit der genetischen Drift beschrieben. Also das ist eben auch eine weitere Grundkraft, die eben ja Genfrequenzen in Populationen beeinflussen kann. Und dann haben wir die ganzen Vererbungsmechanismen, die ausgehend von Mendel dann in der Genetik beschrieben werden. Und das, denken wir, haben wir alles ganz gut verstanden. Aber wie daraus in ganz komplexen Zusammenhängen dann zum Beispiel Adaptation entsteht auf ein Merkmal, das von ganz, ganz vielen Genen beeinflusst wird, ja, das ist doch noch eben eine sehr, sehr komplizierte Sache. Und dafür braucht man dann sehr fortschrittliche Theorie, die aber eben wie in der Physik bottom-up gehen kann, wie man das so nennt. Man fängt mit Grundkräften an und leitet komplexe Phänomene dann also auf der oberen Ebene, sogenannte emergente Phänomene, dann ab. Und Sie als mathematischer Biologe oder biologischer Mathematiker machen das durch Simulationen wahrscheinlich am Computer? Naja, Simulationen spielen immer eine sehr große Rolle, aber unser Ehrgeiz ist schon auch, dort analytische Modelle auch zu verwenden. Das heißt also wirklich auch mit Bleistift und Papier erstmal was zu rechnen. Modelle ja mit allgemeinen Variablen zu erstellen. Und die werden dann meistens in einem zweiten Schritt dann durch Simulationen ergänzt, Approximationen auch getestet durch Simulationen. Und dann in einem dritten Schritt versucht man das dann eben natürlich auch mit Daten in Verbindung zu bringen. Das sind so die Schritte. Ich muss noch ein bisschen was aufholen von den Worten und den Bedeutungen. Allele, haben Sie gesagt, das sind die verschiedenen Ausprägungen, blaue Augenfarbe, grüne Augenfarbe, was dann das Resultat das genau. Genvarianten sind das im Prinzip. Genau. Das ist also, wenn man so will, natürlich ja blaue Augen, braune Augen. Das wäre so ein ganz einfaches ja Gen, weiß ich, ein einfacher ja Phänotyp, wie man sagt, der eigentlich durch wenige Gene nur beschrieben wird, ja, wo also sag mal die genetische Basis jetzt sehr einfach wäre. Dort würde man schon mit einfachen Modellen dort zum Ziel kommen, Aber es gibt natürlich sehr komplexe Merkmale, nicht, die eben von ja, vielen ja, Genen und von vielen Varianten in vielen Genen beim Menschen oder bei der Fruchtfliege oder wo auch immer dann beeinflusst werden. Adaption ist die Anpassung an von mir aus geänderte Umstände und Selektion ist, dass man aussortiert wird, wenn man nicht gut genug angepasst ist. Das ist richtig, ja. Also wir haben, sagen wir so, als Grundkraft der Evolution eben immer so diesen Antrieb zu höherer Anpassung hin. Nicht? Man definiert dort eine Größe mathematisch, das nennt man die Fitness. Das ist letztlich einfach die mittlere erwartete Anzahl an Nachkommen, die man produzieren wird. Und wenn ja die mittlere erwartete Anzahl an Nachkommen höher ist als im Mittel in einer Population, dann wird sich ein entsprechendes Gen ausbreiten in der Population, wird immer häufiger werden und so passiert eben dann durch diese Ausbreitung eines günstigen Gens Anpassung in einer Population, sodass viele überlebensfähige Nachkommen erzeugt werden können. Und da gibt es diese zwei verschiedenen Konzepte. Einerseits die werde ich sexuell mehr Erfolg haben, wenn ich attraktive Merkmale habe. Andererseits werde ich nicht so schnell von einem Feind getötet, wenn ich nicht schnell genug bin. Ja, natürlich. Also das hat Selektion hat ganz viele verschiedene Komponenten. Ah, ja. Also da geht's zuerst mal natürlich darum, wenn wir mal davon ausgehen, ja, Fruchtbarkeit. Nicht? Bin ich überhaupt ja also in der Lage, also Nachkommen zu produzieren, das weiß man ja auch beim Menschen, nicht? Also es gibt große Unterschiede durchaus dort dann also auf der Ebene von Fruchtbarkeit. Manche haben gar keine Probleme, Nachkommen zu bekommen, nicht? Bei anderen dauert es länger, nicht? Oder ist sogar sehr schwierig. Dann gibt es die Komponente, sexuelle Attraktivität natürlich auch. Das ist die sexuelle Selektion. Nicht? Das ist also mal eine Sache, nicht? Also überhaupt einen Partner zu finden oder nicht. Das ist eine andere Selektionskomponente. Und natürlich dann die sogenannte Viability oder sag mal Überlebensfähigkeit. Nicht? Dort geht es darum, nicht? Erreiche ich überhaupt erst einmal ein reproduktionsfähiges Alter oder sterbe ich vorher mit größerer Wahrscheinlichkeit? Das ist am Land bei uns in Oberösterreich immer ein Thema, wenn die jungen Männer mit den Mopeds und Maschinen durch die Gegend fahren und oft einfach wirklich nicht älter als 18 Jahre werden, weil sie in der Nacht angesoffen irgendwo wirklich draufgehen dabei. Das sieht man deutlich, nicht? Dass also sowas auch beim Menschen eine Rolle spielen kann. Allerdings muss man schauen, evolutionär spielt das ja nur eine Rolle, wenn dieses Verhalten von diesen jungen Männern in irgendeiner Weise durch die Gene auch wieder beeinflusst ist. Ja? Ach ja, und nicht im blanken Verhalten steckt, was eben verschiedenste Ausformungen haben kann mit demselben Genmaterial. Genau. Also wenn es einfach das, ja, jetzt mal mit demselben Genmaterial, nicht, also einer am Land wohnt und einer in der Stadt, nicht, und auf dem Land, wie Sie sagen, ist es jetzt deswegen gefährlich, weil man da nicht viel anderes machen kann, als mit dem Moped herumfahren, wenn wir das mal annehmen, ja, dann würde dadurch keine Evolution bedingt werden auf der genetischen Ebene. Ja? Also nicht alles, was sich ändert, ist Evolution. Na sicher nicht. Nee, also ja, nicht alles, was was schrecklich frühen ist. Tod bedingt, ja, ist ja. Evolution, keinesfalls, ja. Mhm. Sondern nur das, was irgendwie, wie man so sagt, korreliert mit dem Genotyp, also mit der genetischen Ausstattung, die wir haben. Ah ja. Das ist natürlich jetzt auch für das Verhalten überhaupt nicht ausgeschlossen. Ja, ja, es gibt also jede Menge genetischer Faktoren, die eben auch auf das Verhalten Auswirkungen. Gerade bei Männern, die eine Risikogruppe per se schon ja, sehen, eben. Mit also, ihren natürlich. Hormonen, also die genetisch schon bedingt sind. Damit schon mal angefangen. Wir sehen ja den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Mhm. Und der ist natürlich also im Risikoverhalten extrem stark genetisch bedingt. Mhm. Und entsprechende Unterschiede gibt es natürlich auch innerhalb der Gruppe der Männer. selbstverständlich. Nicht? Es gibt risikobereitere und weniger risikobereite. Und auch das hat mit, was weiß ich, Testosteron-Levels zu tun. Und die wiederum sind unterschiedlich auch abhängig von genetischer Ausstattung. Das ist völlig klar der Fall. Und dann könnte es in der Folge dann dazu kommen, sag mal, ein höherer Testosteron-Level könnte dazu führen, nicht, dass man also eine höhere frühe Sterblichkeit hat aufgrund von solchem ja risikoaffinem Verhalten, wie man das so sagen würde. Auf der anderen Seite könnte es sein, dass ein höherer Testosteron-Level nicht Männer vielleicht attraktiver macht für Frauen, dann hätte man auf einer anderen Selektionskomponente, wie eben der sexuellen Selektion, einen Selektionsvorteil. Und ja? Wenn man das Ganze überlebt, dann diese Phase obendrein. Und könnte dann, ja dann sein, dass es dann nachher erst richtig losgeht. Die, die dann noch mitspielen im Genpool, wenn sie das Alter von 25 Jahren erreichen, sind dann besonders eben die starken, schönen, besonders vielleicht auch besonders wirtschaftlich erfolgreich, nicht? Mhm. Und da würden wir wieder wissen, nicht? Also aus, dass alle Experimente dahin zeigen, nicht, dass ja sexuelle Attraktivität bei den Männern doch eine starke Komponente hat, ja, wie wirtschaftlich erfolgreich sind sie denn, ja? Mhm. Also Erfolg wirkt auf Frauen sehr stark offensichtlich, ja, also ja Status. Ja, ja. Das ist was, nicht was, sag mal, wir machen manchmal so Experimente, aha, auch mit unseren Bachelorstudenten in der Biologie, nicht, wo man so ja Serienexperimente macht, nicht, also auf was für in der Partnerwahl würden die Leute dann achten, ja? Und das Ergebnis, was man dort halt jedes Mal findet, ist, nicht, dass bei den Männern das Aussehen der Frau eine große Rolle spielt, nicht, und bei den Frauen der Status der Männer eine größere Rolle spielt. Mhm. Das ist fast schon eine Sache, die man vorhersagen kann, was rauskommt. Ja. Und wenn man gefragt wird, dann sagt man, der Humor ist wichtig. Der Humor, natürlich. Ja, noch einmal kurz zur Adaption. Adaption ist dann, wenn ich eine bestimmte Pflanze habe, die den Nektar in bestimmter Tiefe versteckt hat, dass sich eine Art dann immer einen längeren Rüssel wachsen lässt, weil der immer besser zu dieser Pflanze passt. Na, das wäre eine ganz, ganz spezielle Adaptation natürlich. Mhm. Jetzt, Adaptation, man, sagt man. Ja. Oder Adaption? Das ist beides. Beides, im Gebrauch, okay. Ja, mhm. Ja. Das ist eine spezielle. Das ist eine sehr spezielle Adaptation natürlich jetzt auf diesen speziellen Bedarf hin, nicht, der eben bei diesen Pflanzen dann ja und den Bestäubern nicht dann zum Beispiel existiert, ja. Aber ganz allgemein ist natürlich ja jede Genänderung, jede Änderung in einem Genpool, die zu einer Erhöhung der Fitness führt, das heißt zu einer Erhöhung der mittleren Anzahl überlebender Nachkommen, eine Adaptation. Ja? Und Frage, ist das immer dann zufällig, dass einfach dann die eben weitermachen, die besser dazu passen? Und diese Änderung im Gen ist immer zufällig? Die Änderung im Gen, das ist... Oder bei der Züchtung durch Selektion praktisch, dass man das absichtlich macht. Aber naja, die Änderung erstmal durch Mutation, nicht, das ist einmal so eine Grundüberzeugung der Biologie, ist zufällig. Ist zufällig. Spontane Mutationen sind zufällig und es treten jetzt nicht eine Mutation deswegen gehäuft auf, weil sie dann schon positiv ist, sondern das passiert zufällig in Populationen. Okay. Ja? Und dann ist wichtig, also okay, nicht, also wenn wir irgendeine Adaptation brauchen, ja, oder es irgendeine günstig wäre, nicht, dann haben wir zunächst mal das Problem, sie muss überhaupt durch Mutation auftreten. Und das kann ein sehr seltenes Ereignis sein. Allerdings in großen Populationen, wie zum Beispiel beim Menschen oder auch bei den Fruchtfliegen oder so, da gibt es ja auch wahnsinnig viele Individuen, in denen parallel überall diese Mutationen auftreten können. Und da gibt es schon eine ganze große Chance, dass positive Mutationen auch in jeder Generation irgendwo auftreten. Mhm. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte. Ja, also das heißt, wenn so eine positive Mutation erst einmal irgendwo aufgetreten ist, dann kommt dieses zusätzliche Problem, was ich vorher schon mal kurz erwähnt habe, nicht, dass dann darf nicht der Dachziegel noch kommen. Mhm. Ja, also das heißt, also wenn man kann also ja von seinen Genen der glücklichste Mensch sein und wenn es dumm läuft, dann hat man trotzdem keinen Nachwuchs. Mhm. Und der Schneehase wird was brauchen, was in seinem Gebiet machbar ist und nicht irgendwie mit einem anderen Hasen in der Wüste. Na, das vom Vorteil ist. Das sowieso, ja, natürlich. Ja. Aber ich meine, was ich, wenn, also der Hase, der jetzt, also sagen wir mal, plötzlich durch Mutation eine noch bessere Fellfärbung hat, ja, kann trotzdem Pech haben und weiß ich, ja, ja, der Fuchs erwischt ihn doch, ne? Mhm. Oder weiß ich, das Weibchen mag ihn nicht oder was auch immer. Ja, also das hat, weiß ich, das kann durch viele auch zufällige Effekte dann trotzdem nicht klappen, dass eine solche positive Neumutation sich in einer Population ausbreitet. Und da gibt es ja dann so Flaschenhalssituationen, die die Chance erhöhen, dass sich eigentlich Situationen, die sich unter normalen Umständen nicht verbreitern würden oder ausbreiten würden, dann die Chance kriegen, hochzukommen bei irgendeiner Katastrophe oder... Aber nicht durch Selektion in dem Fall. Solche Flaschenhalssituationen haben immer den Effekt, dass man, ja, was weiß ich, man nimmt, weiß ich, es gibt, also, weiß ich, im ganz extremen Fall nennt man das einen Founder-Effekt, ja, also einen Gründereffekt, nicht? Das ist so diese Art von, ja, was ich, Robinson, also er darf jetzt nicht alleine sein, er braucht irgendeine Eva, nicht? Also die sind also auf einer Insel dann gestrandet, nicht? Und sagen wir mal, gründen dort eine Population. Mit all ihrem genetischen Material, das sie dabei haben. Sinnvolles, passendes, unpassend, was auch immer. Ganz genau, ja. Und dann werden natürlich alle Nachkommen erstmal dieses genetische Material von Robinson und seiner Eva tragen. Mhm. Aber jetzt nicht nur das Positive, sondern auch das Negative, also egal was, ja. Also das ist im Prinzip, wie wir so sagen würden, ein genetischer Drifteffekt, weil das nämlich, ja Gott, das zufällige Material, das der Robinson jetzt gerade trägt, nicht, das wird sich dann eben auf dieser Insel ausbreiten durch diesen Flaschenhalseffekt, ja. Mhm. Und dadurch, durch solche Dinge kann es dann eben zu sehr großen Shifts im Genpool kommen, weil also der Robinson hat an manchen Genen ganz außergewöhnliche Varianten, sagen wir mal, nicht? Also die in der Ursprungspopulation nur ganz selten waren. Jeder von uns hat solche außergewöhnlichen Varianten, die irgendwo selten sind, in irgendwelchen Genen. Ja. Und die werden dann plötzlich auf dieser Inselbevölkerung ganz häufig sein. Ja? Das ist also ein typisches Beispiel von einem großen Shift in der Zusammensetzung, der genetischen Zusammensetzung in einer Population, aber eben nicht durch Selektion bedingt, sondern na, durch Drift, ja, durch so einen Zufallseffekt. Ja. Und davon im Unterschied jetzt, nicht, wenn man da nochmal drauf zurückkommen sollte, nicht, ja, auf diese selektierten Allele, die haben eben, sagen wir mal, die haben im Mittel einen Fitnessvorteil, in dem Sinne, nicht, dass, ja, also ich im Mittel jetzt nicht nur einen überlebenden Nachkommen habe, sondern vielleicht 1,01 überlebende Nachkommen. Ja? Mhm. Das wäre dann also eine Mutation mit einem ja, Fitness-Effekt von 1%. Ist es hoch? Das ist bereits hoch. Ah. Ja? So etwas ist bereits eine sehr, sehr starke Mutation. Also in natürlichen Populationen sehen wir sowas eher selten. Ja. Natürlich, es gibt noch stärkere Effekte, nicht? Also wenn man ja Resistenzmutationen zum Beispiel, also Insektizidresistenzen gegen DDT oder so etwas, was man gemessen hat, dort misst man dann in natürlichen Populationen auch mal Selektionskoeffizienten, wie man die nennt, nicht von 1%, sondern sogar von 10% oder noch mehr. Aber das sind Ausnahmefälle, das sind ganz, ganz starke Ausnahmefälle. Und jetzt ist eben ein sehr interessantes ja, Resultat eben auch der Populationsgenetik, dass so eine positive Mutation sich nur mit einer Wahrscheinlichkeit, die ungefähr zweimal diesem Selektionskoeffizient entspricht, in einer Population durchsetzen wird. 2%, also. Genau. Wenn dies einen Fitnessvorteil hat von 1%, wie gesagt, das ist eine sehr starke positive Mutation, dann wird die sich auch nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 2% in der Population durchsetzen können. Zufällig 2 oder notwendigerweise 2? Naja, Ich meine, es könnte sein, weil es zwei verschiedene Männer, Frauen gibt, also wenn unterschiedliche Ausformungen, Polymorphismus ist es, glaube ich, weil es zwei verschiedene Arten von Lebewesen gibt. Nein, deswegen nicht zwei. Einfach zwei, aus irgendeinem Grund. Glaub, es ist ein, 2,1 könnte es auch sein. Ja, mein Gott, es ist sehr sicher. Es ist ein Ergebnis, also mal, ja, in einer, ja, weiß ich, homogenen Population, nicht? Also wenn man das also in einem populationsgenetischen Modell durchrechnet. Mhm. Aber das ist in Daten auch sehr gut bestätigt, nicht, dass man das weiß. Und eigentlich die Hauptbotschaft davon ist, ja, also positive Mutationen müssen nicht nur in Populationen auftreten. Das ist mal das erste Problem, dass sie durch Mutationen überhaupt zustande kommen. Aber das sehr große zweite Problem ist, dass sie das sich dann eben auch durchsetzen können. Und das tun selbst starke Mutationen in den allermeisten Fällen nicht. In den allermeisten Fällen treten solche positiven Mutationen vielfach auf, gehen dann aber nach wenigen Generationen schon wieder verloren. Und all das kommt zustande durch genetische Drift. Das ist einfach durch Zufallseffekte, ja, haben die es dann doch nicht geschafft, sich durchzusetzen, sondern meist sehr bald sterben sie dann schon wieder aus. Ich meine, dass das so ist, das ist ja kein Zufall, weil es könnte ja auch ganz anders sein. Es ist dadurch eine gewisse Stabilität garantiert, damit nicht die gesamte Bevölkerung oder wie sagt man Population auf jeden beliebigen Blödsinn in der Natur auf Ärgstes reagiert. Oder? Das ist ja übrig geblieben. Ja, so könnte man sich das jetzt überlegen, dass das vielleicht auch ja eine nicht so schlecht ist, nicht? Dass also Populationen stabiler bleiben und nicht so ganz, ganz schnell reagieren. Ja? Ist ja auch das Schulsystem so. Also das ist ja auch, kann man auch genetisch erklären, dass das sehr wenig, genauso wie die Kirche und das Gefängnis sich verändert. Wenn man das so sehen möchte, könnte ich mir gut vorstellen. Da würde man jetzt evolutionär allerdings Zweifel haben, ob das wieder, ja, auch wieder, sag mal, etwas ist, was sich ja durch Selektion herausgebildet hat. Das müsste ja dann auf einer höheren Ebene passiert sein. Strukturen, die sich bilden, ja, natürlich nicht. Es gibt so ein Konzept von Gruppenselektion, genau. Nicht, dass man sagt, ja, also dass also nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern auch auf größeren Gruppenselektion dort wirken kann. Da gibt es sehr viel auch wieder interessante Theorie. Aber die allgemeine Meinung ist doch, dass die Selektion auf der individuellen Basis so viel stärker ist als die Gruppenselektion, dass Phänomene, die man durch Gruppenselektion erklärt, in der Biologie immer ein bisschen einen schweren Stand haben. Das wird schnell angezweifelt, wird gesagt, ja, okay, das glauben wir nicht so richtig. Und es gibt gute Gründe dafür, nicht? Also etwas zu bezweifeln. Aber in diesem Gebiet, da möchte ich nochmal nachfragen. Das ist so immer die romantische Vorstellung, die Natur ist so großartig und die lässt sich so viel einfallen, um bestimmte Nischen zu besetzen mit Tieren, mit gekrümmten Rüsseln nach links oder rechts. Man schreibt ja immer einen eigenen Antrieb zu, aber eigentlich ist Evolution doch nur das, was übrig bleibt, was dazu passt, was eben weitergehen kann, weil es eben dazu passt. Ganz klar. Ich meine, die Natur ist kein Designer, wie man sagt. Ja, nicht? Also die Natur plant nicht voraus, nicht? Sondern das Paradigma, nicht, der genau. Evolutionsforschung, dass es wird zufällig Variation erzeugt und danach die Richtung vorgegeben, einfach dadurch, nicht, dass Varianten, die besser passen, bessere Chancen haben. Aber das sind jetzt zwei verschiedene Konzepte. Das eine ist das Designer-Konzept, dass man was entwirft. Und das zweite ist das Evolutionskonzept, dass sich etwas entwickelt. Ja. Gibt es was anderes auch noch eigentlich, abgesehen von den zwei Konzepten? Fällt uns nichts ein, oder? Würde mir jetzt gerade nichts einfallen. Nee, es ist sogar so, nicht, dass man also versucht, solche Prinzipien aus der Evolution auch für, ja, sag mal, technologische Entwicklungen zum Teil auch so etwas zu verwenden. Mhm. Also gerade in ganz komplexen Situationen, wo es auch schwer vorherzusehen ist, was wird denn jetzt positiv sein oder was wird negativ sein, nicht? Dort gibt es dann Überlegungen, dass man eben einfach zufällig Änderungen anbringt und dass das dann eben einfach mal austestet. Zufällig nämlich, und, gell? Genau. Ja. Und das dann austestet und dann eben schaut, ja, also was sich besser bewährt, nicht, wird dann also genommen und dann zufällig weiterentwickelt, nicht, und dann testet man die verschiedenen Varianten wieder aus, nicht, und so geht man Schritt für Schritt voran, ganz analog, nicht, also wie die Natur das ja mit extrem großem Erfolg, erstaunlich großem Erfolg, ja, über die Jahrmillionen gemacht hat. Stromversorgungsnetze, die ähnlich aufgebaut sind wie Pilzfäden im Boden, die sich ihre Spuren suchen und so weiter. Das ist ja alles nicht so uninteressant. Ich habe mir zwei verschiedene Sachen überlegt, einen Plan zu zeichnen von einem Haus, wenn ich den Plan nicht habe. Eins ist, ich messe jede Mauer ab und jeden Winkel. Und das zweite ist, ich mache ein Quadrat und ändere dieses Quadrat immer nur dann, wenn ich auf ein Problem stoße, wenn es nicht zusammenpasst mit der Wirklichkeit. Und dann muss ich halt so Einfälle haben, dass ich in dieses Quadrat auch einmal ein Loch hineinmache, weil es einen Innenhof gibt, der von oben her sichtbar wäre zum Beispiel. Aber das ist, finde ich, auch in diese Richtung. Das wäre natürlich ein interessantes Konzept mal, nicht? Also so rein auf evolutionären Prinzipien aufbauen, zu versuchen, ein Haus zu bauen, nicht? Es wird natürlich da ganz, ganz viel geplant, das ja, ist klar. Ja, okay. Aber auf einer anderen Ebene stimmt es natürlich schon. Ja? Also es gibt also viele, ja, sagen wir mal, zufällige Elemente, die sich verschiedene, sagen wir, Architekten in verschiedenen Häusern dann auch mal überlegt haben. Also wer zuerst dabei draufgekommen ist, jetzt also ein Dach nicht flach zu machen, sondern so einen Giebel zu bauen zum Beispiel, nicht? Oder ob man, weiß ich, Innenhöfe hat oder ob man, weiß ich, verschiedene Strukturelemente an den Häusern dann anbringt. Und dann sieht man ja auch wieder, was sich, also, und viel davon ist vielleicht, ja, gut geplant, aber manches auch eher zufällig. Und dann sieht man auch, wenn man sich mit den Nachbarn vergleicht, ja auch, nicht, was bewährt sich besser, was bewährt sich schlechter. Und dann sagt man, das war jetzt auch bei einem sehr, hat sich als sehr geschickt herausgestellt. Und dann wird sowas auch in einen Designplan dann, ja, weiter überführt, nicht? Nur dass natürlich dort dann der Mechanismus von Vererbung nochmal anders läuft als in der Biologie. Gesetze des Marktes und der guten Nachrede, des Gerüchts und so weiter. Ja, man hat gehört, dass der Designer das gut macht. Genau, die Ausbreitung auf der kulturellen Ebene funktioniert einfach viel schneller. Also deshalb schneller. Das ist kulturelle Evolution, nicht? Dort ist also eine Idee, die irgendwo sich bewährt hat, ja, das können dann auf einen Schlag sich natürlich Tausende oder Hunderttausende abschauen und sofort übernehmen. Ja. Dagegen, wir haben da gerade dieses Element der Drift mit also einer neuen, ausgehend von einer neuen Idee, einer neuen positiven Mutation, ja, dass diese dann einfach wieder verloren gehen kann. Ja, das ist in dem kulturellen Bereich, wenn wir das auf das übertragen wollten, ist die Gefahr nicht so groß, ja. Wenn das einmal erkannt worden ist als etwas Gutes, dann können das schlagartig natürlich Tausende auf einmal übernehmen. Aber auch da heißt es immer, wenn wer in der Wirtschaft eine gute Idee hat, alleine das reicht noch nicht aus, man muss sie auch umsetzen können. Also so gesehen, viele gute Ideen heißt noch nicht, dass sie vielfältig dann... Das ist klar, der Erfolg muss sich natürlich zeigen. Ja. Weil man auch dann eine Lagerhalle braucht und ein Team, das das umsetzt. Herr Hermisson, jetzt würde ich ganz gerne an dieser Stelle einfach fragen, warum interessiert Sie das? Wie sind Sie eigentlich zu dieser Kombination Mathematik und Biologie gekommen? Als 14-Jähriger hat das begonnen? Das hat sehr spät begonnen. Ja. Also ich bin ursprünglich Physiker. Ich habe theoretische Physik studiert und sogar noch in dem Bereich promoviert in der theoretischen Physik. Und worüber? Ja, quantenmechanische Modelle. Ja. Ah, gesagt, also tatsächlich, mit mathematisch. Ja. Also natürlich, genau. Und Ja, und ich bin dann in den letzten Jahren meiner Doktorarbeit mit theoretischer Biologie in Verbindung gekommen. Vorher hatte ich überhaupt nicht gewusst richtig, dass es dort interessante Theorie überhaupt gibt. Und es hat mich dann eben einfach verlockt, neben der Quantenmechanik, die ein tolles Theoriegebäude ist, nicht eben das andere tolle Theoriegebäude, das wir in den Naturwissenschaften haben, und das ist eigentlich die Evolutionstheorie, noch besser kennenzulernen. Und habe mir gedacht, bin ich jetzt schon zu alt, um nochmal überhaupt irgendwas zu wechseln, oder ist das vielleicht gar nicht der Fall? Oder dann irgendwann zum Schluss gekommen. Welcher Alter war das? Ich versuch's dann einfach. Das war Alter 30? Ja, knapp 30, ja, genau. Also wo ich da dann damit in Berührung gekommen bin. Nicht? Das ist, ja, gedacht, da sollte man vielleicht doch noch flexibel genug sein, um auch einen solchen großen Wechsel vielleicht mal zu wagen. Aber Sie hatten ja jede Menge Handwerkszeug Mathematisches dabei. Ja, natürlich. Schon, weil das ist ja nicht geschlampert. Ja, natürlich. Ich meine, das ist der Übergang, klingt groß, war auch sehr groß, aber man kommt natürlich von statistischen Methoden in der theoretischen Physik, nicht, auf statistische Methoden in der theoretischen Biologie, wo es auf diesem methodischen Level doch natürlich auch einigen Überlapp gibt. Mhm. Ganz klar. Aber klar, ich meine, eine Hauptmotivation war sicher, nicht, dass wir jetzt uns über solche Modelle in der Biologie jetzt auch sehr viel einfacher unterhalten könnten. Ich würde gar nicht anfangen wollen, Ihnen zu erzählen, was ich in meiner Doktorarbeit oder meiner Diplomarbeit in der Physik dann noch gemacht habe. Das ist so weit weg. Weil ich es nicht verstehen würde, und der Nächste, der es versteht, ist in Leipzig vielleicht. Ja, so in der Art, ganz genau. Ja, und weiß ich, das ist dann schon immer der Punkt, nicht, wenn man anfängt zu erklären, was machst du eigentlich, nicht, und man dann sagt, ach, das magst du nicht wissen, ja, dann überlegt man sich auch irgendwann selber, ja, nicht, also ist das denn wirklich das, was ich selber mit meinem Leben habe anfangen wollen, nicht, und gedacht, okay, jetzt gehe ich in die Biologie, dort gibt's auch eine sehr, sehr interessante Theorie, und die Fragestellungen, die man hier in der Biologie noch zu lösen hat, sind doch noch ein ganzes Ecke, ja, zum Teil fundamentaler als das, was in der Physik derzeit realistisch angehbar ist. In der Physik gibt's massenhaft noch wichtige offene Fragen, das ist ganz klar, aber die sind oft so hart, dass wir jetzt nicht einfach frontal auf sie zugehen können und sagen, also ich löse jetzt mal die Grand Unified Theory, nicht? Das ist ja kein guter Forschungsplan, sodass also das, was man von Tag zu Tag macht als Theoretiker, doch eher so ist, man hat ein etabliertes Modell, man fügt jetzt einen kleinen Extra-Parameter ein und versucht das dann halt immer noch zu lösen. Ja, das ist so ein ganz kleiner Schritt, den man hier so tut, nicht? Dagegen in der Biologie ist doch sehr viel mehr konzeptionelle Arbeit zu leisten, nicht? Das ist sozusagen eine in dem Sinne nicht also ausgereifte, aber dafür auch ja jüngere und noch dynamischere Theorie, als man das in der Physik hat. Und das war für mich sehr attraktiv. Sie sind hier seit 7 Jahren am Institut für Mathematik zu 80%, Universität Wien, und zu 20% an den Max Perutz Laboratories am Rennweg. Das ist dieses große biologische Forschungskomplex. Wenn wo biologische Forschung basiert, dann dort auch? Ja, das ist die gemeinsame Molekularbiologie der Uni Wien und der MedUni Wien. Und Fruchtfliegenforschung wird dort auch gemacht. Das ist das, glaube ich, Institut für molekulare Pathologie. Geht es da auch? Ja, mein Gott, ja, sicher, Komplex, das ist eben genau. Das in dem ganzen Komplex, nicht? Also gibt's noch Institute der Österreichischen Akademie und das IMP, wie Sie gesagt haben. Und dort sind Sie zu 20%, das heißt, dort arbeiten Sie mit, und da passiert ja tatsächlich praktisch eben das, was Sie beschreiben, dass man einen Mathematiker braucht, der das Werkzeug mitbringt, um das in den Griff zu kriegen, was man in den Griff kriegen möchte. Das ist wahrscheinlich Daten, große Datenmengen. Ja, selbstverständlich. Ich meine, dass die Theorie so eine große Rolle spielt in der Biologie seit einigen Jahren, nicht, ist ja also in erster Linie dadurch bedingt, dass wir immer mehr Daten haben. Ja? Also das ist die große Entwicklung in der Biologie der letzten Jahre. Es wird immer quantitativer. Ja, das ist vielleicht auch interessant für Leute, die sich mal überlegen, vielleicht Biologie zu studieren. Also das ist nicht mehr wie früher, dass man die Mathematik damit los wird. Ja? Mhm. Also so schon im Bachelorstudium fängt es an, nicht? Und dann späterhin, nicht? Also spielen mathematische Methoden jetzt eben doch immer eine größere Rolle, nicht? Und ja, das haben uns die Daten gebracht. Daten, ja, was ist das? Das ist also Gott, ja, Sequenzdaten, DNA-Sequenzdaten, die immer mehr anfallen, dann A, C, T, G und das in jeder Variation genau, letztlich. Genau. Dann Daten von Genexpressionen, das heißt also, wann, wo im Körper welche Gene aktiviert werden und dort eben ja Enzyme, Proteine produzieren. Ja. Dann Populationsdaten, nicht? Populationsgrößen, wann, wo, also in Ökologie, ja, also ja. Raten, also da praktisch Fortpflanzungsraten. Ja, genau, Fortpflanzungsraten oder auch einfach, wie sich eben Populationsgrößen in Ökosystemen in der Zeit entwickeln, nicht? Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen haben wir immer mehr und mehr Daten, die generiert werden und die auch immer einfacher generiert werden. Und damit bekommen wir so einen Übergang von daher, dass es die Hauptaufgabe nicht mehr ist, einfach Dinge zu beschreiben und sozusagen neue Daten zu gewinnen, sondern mit diesen Daten dann zu arbeiten und zu interpretieren. Mhm. Und das ist eben die Stelle, wo die Mathematik ins Spiel kommt. Und weiß ich, genau genommen kommt sie auch vorher schon ins Spiel, nicht? Dass also auch bei diesen Gewinnungen dieser Daten selbst, ja, also bioinformatische Methoden und auch da steckt die Mathematik letztlich wieder dahinter, nicht, eine ganz große Rolle spielen. Also das, was die moderne Biologie dort ausmacht, dieser ganze Omics-Bereich, der ist stark datengetrieben, bereichig. Genomics. Ah, Genomics. Ah, ja. Verstehe. Okay. Mhm. Proteomics. So was in der Quantenphysik die Tronics ist dann. Also die ist ja. Das ist so das, weiß ich. Das ist so das sexy Word, dass man also ja also die Omics, also die ganzen Gebiete, nicht, die mit großen Datenmengen in der Biologie heute arbeiten, nicht, laufen unter diesem Schlagwort. Und Sie sind dort nicht unbedingt nur Hilfswissenschaft als Mathematiker, sondern auch wirklich integraler Bestandteil, eine Theorie zu generieren, die theoretische Biologie. Ja, eben. Also ich meine, es gibt eben diese beiden Ebenen. Erst bei der, also einerseits bei der Generierung der Daten ist man sozusagen Hilfswissenschaft, nicht? Wobei das natürlich ein, ja, was ich, die Bioinformatik in dem Sinne ist für die Biologie eine Hilfswissenschaft, nicht? Ist aber auch inhärent natürlich etwas, was sich mit ganz, ganz interessanten Problemen dann da beschäftigt. Ja, also man sollte das jetzt nicht so als abwertenden Begriff so dann verwenden. Aber eben auf der anderen Seite dann, ja, weiß ich, ist die theoretische Biologie ausgehend von den Daten eben, ja, etwas, das ein Theoriegebäude oder auch Konzepte und theoretische Vorstellungen in der Biologie überhaupt erst erzeugt. Und das ganz besonders stark eben in der Evolutionsbiologie und in der theoretischen Ökologie. Warum in der, wie in der theoretischen Ökologie? Ökologie ist ja das Zusammenleben verschiedener Partner. Genau, ja. Und also in der, Lebensbedingungen. Genau. In der theoretischen Ökologie ist es auch wieder so, dass man die Vorstellung hat, dass man ja Interaktionen auf der unteren mikroskopischen Ebene, in dem Fall zwischen Individuen, ganz gut im Griff hat. Ja, also Interaktionen zwischen Arten, das kann fressen und gefressen werden einfach sein zwischen Arten. Also Konkurrenz ist eine Möglichkeit, aber auch Symbiose, nicht, dass die sich gegenseitig nützen. Und auch hat man Interaktionen zwischen Individuen und ihrer Umwelt, die man im Einzelfall sich auch erklären kann und modellieren kann. Aber jetzt ist eben die Frage, wie aus diesen einzelnen Interaktionen komplexe Phänomene auf der Ebene von Ökosystemen werden. Ja? Also zum Beispiel mal, wenn man sich Folgendes vorstellt, wir haben ein Ökosystem Meer und kann sich jetzt fragen, was passiert, wenn ich dann eine Art, eine Fischart, sagen wir mal, dort herausnehme, weil ich sie überfische, nicht, weil ich sie eben alle wegfange, nicht? was passiert dann mit diesem gesamten Ökosystem? Nun wird das jetzt also nicht nur Auswirkungen auf diese eine Art haben natürlich, sondern es gibt dann die Räuber, die sich von dieser Fischart ernährt haben, nicht? Die werden darunter leiden. Es gibt auf der anderen Seite ja Beutetiere, kleine Krebse, sagen wir mal, nicht? Also die von dieser Fischart gefressen worden sind, die werden sich dann umso mehr ausbreiten können. Und dann ist es nicht einfach zu beantworten, was passiert, wenn ich solch eine Störung hereinbringe. Es gibt die Möglichkeit, dass sich so ein Ökosystem nur ein kleines bisschen zu einem etwas verschobenen Gleichgewicht hin bewegt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass das ganze System mehr oder weniger zusammenbricht, nicht? Und plötzlich, wenn ich eine Schlüsselart herausgenommen habe, dieses ganze Ökosystem sich völlig ändert, viele andere Arten aussterben, andere breiten sich plötzlich ganz stark aus, nicht? Und diese ganze Ökosystem ändert sich fundamental. Und wann passiert was? Ja, das ist eben ein komplexes, emergentes Phänomen, das sich letztlich aus diesen Einzelinteraktionen dann ergibt. Und wie kann man so etwas versuchen abzuschätzen? Das macht die theoretische Ökologie. Mhm. Da geht es dann auch viel um Stoffkreisläufe auch immer wieder in anderen Bereichen der Ökologie und Forschung. Ja, sicher. Ich meine, also so Stoffkreisläufe oder was weiß ich, Auswirkungen von allgemein von Energieeintrag, nicht, in solche Systeme wie Foodwebs, also Nahrungsnetze oder Nahrungsketten, nicht, die man so hat. Nicht. Das sind so typische Elemente, nicht, die man in so Modellen der theoretischen Ökologie dann mitverwendet. Zum Beispiel, dass man sagt, so ein Energieeintrag, nicht, das ist durch Sonnenlicht, das könnte mal eine Konstante sein, nicht? Und wenn ich dort eine Art also herausnehme, die dann keine Energie mehr verbraucht, dann muss die Energie dann woanders hingehen, nicht? Und wir haben also Möglichkeiten, dass andere Arten sich ausbreiten und solche Dinge. Mhm. Nicht? Das sind dann das sind wichtige Elemente in solchen Modellen, die aber eben, sehr schnell sehr komplex werden können, weil man eben Interaktionen hat zwischen den Arten und zwischen Arten und Umwelt. Mhm. Das wird Differentialgleichungen und was auch immer man dazu braucht. Versuchen mathematisch. Mathematisch werden das. Alle Bücher. Ja, sehr schnell eben Systeme von Differentialgleichungen. Randbedingungen. Ja, und, genau. Ökologie, also die äußere Umwelt stellt Randbedingungen an diese Differentialgleichungen, ja. Und diese Randbedingungen wiederum müssen nicht unbedingt konstant sein. Die können sich auch in der Zeit ändern, ja. Das können, natürliche Faktoren sein, wie Jahreszeiten, nicht? Die machen schon also so zeitliche Änderungen dieser Randbedingungen. Das können aber auch so Dinge sein wie der Mensch, nicht? Oder Global Warming, von dem man jetzt so redet, dass man also einen Anstieg der Temperatur hat, nicht? Das sind also zeitabhängige Randbedingungen, nicht? Die man dann an komplexe Systeme von Differentialgleichungen hat. Also so äußert sich das dann mathematisch. Und man kann sich vorstellen, dann kann man anfangen, in Systemen mit einfachen Randbedingungen, mit wenigen Arten auch noch etwas analytisch zu tun, um einmal grundsätzlich zu verstehen, was ist dort vielleicht zu erwarten. Analytisch heißt da immer, was bedeutet analytisch? Analytisch heißt, dass wir wirklich was ausrechnen. Ja, also dass wir wirklich also zum Schluss in dem Fall, sagen wir mal, eine Funktion Dichte von einer gewissen Art als Funktion der Zeit zum Schluss aufs Papier bringen könnten. Und dann kann man sagen, die Dichte von dieser Fischart wird sich in dem Fall so und so reduzieren und wird also zunächst also stark abfallen und dann sich wieder etwas erholen und dann hier ein neues Gleichgewicht finden, zum Beispiel. Ja? Die Zeit ist ja da immer eine interessante Sache, finde ich, weil gerade wenn Sie von der physikalischen Seite her kommen, die Naturgesetze sich ja verschiedenen Zeitskalen offenbar ändern können, besonders dann, wenn man irgendwie in ganz kleine Zeitskalen kommt. Aber wie ist es eigentlich in der Biologie und Evolution? Ist das immer ganz anders, je nachdem, welche Zeiträume man betrachtet? Und ändert sich da alles eigentlich furchtbar schnell? Oder ist es eh wurscht, weil für Sie ist es nur ein kleines T, das Sie in Gleichungen einsetzen? Naja, also Also in der Evolution ist natürlich eine fundamentale Größe die Generationszeit. Ja, also wie man von einer Generation auf die nächste kommt. Ja. Das ist 8 Tage bei Fruchtfliegen oder so. Oder 11. Ja, im Labor, ja, also kann man sowas bekommen. Also normal hat man im Jahr 10 Generationen Fruchtfliegen pro Jahr. Also sozusagen in der Natur. Das ist so ein realistisches Maß, ja. Und, aber damit wird es auch schon bereits interessant, weil natürlich diese Generationszeiten ganz unterschiedlich sein können zwischen verschiedenen Arten. Ja, also bei Menschen, da sind es mal eher 20, 25, heute vielleicht eher an die 30 Jahre, ja, also was man als Generationszeit hat. Dagegen bei Bakterien, Mikroorganismen, nicht, geht's also unglaublich viel schneller. Stunden. Genau. Und das ist dann besonders interessant, wenn eben solche zwei Arten mit solch sehr unterschiedlichen Generationszeiten miteinander interagieren, was beim Mensch natürlich allenthalben der Fall ist. Nicht? Also wir tragen in uns ja mehr Bakterienzellen als eigene menschliche Körperzellen. Also wir leben mit also Millionen von Bakterien in uns zusammen. Und da reden wir doch gar nicht von den Mitochondrien, die praktisch so als symbiotische Partner aufgenommen werden. Nein, nein, nein. Alles, was im Darm herum genau, ist. Genau, und genau. Das ist die Darmflora. Nicht? Und ich weiß nicht. Wir reden jetzt nicht von ja, Bakterien, die uns krank machen und anstecken, sondern einfach das, was mit uns lebt. Ja? Aber natürlich ja, uns zum Teil nützt, aber auch zum Teil auch Probleme bereitet. Ja? Und da ist es eben interessant zu sehen, ja, weil ich also diese ja, Bakterien, die wir in uns tragen, die evolvieren viel schneller, als wir das tun. Nicht? Und das kann interessante Effekte geben. Zum Beispiel natürlich, nicht? Also wenn es ja schädliche Einflüsse dort gibt, nicht? Dann ist also diese Pathogene haben normalerweise eine schnellere Evolution als die Wirte, die dann also wir wären oder auch ja Pflanzen, sagen wir mal, also wo es also Koevolution gibt von Wirten und ihren Pathogenen, ja, und das macht so einen evolutionären Vorteil, nicht, dieser Pathogene, nicht, dass sie einfach sehr sehr schnell sind. Das hat mir ein Biochemiker erzählt, warum man keinen geschnittenen Salat, vorgeschnittenen Salat essen soll, weil nämlich der Salat produziert dagegen fraßfeinde Bitterstoffe in dem Moment, in dem die Zellen verletzt werden. Und wenn ich die jetzt vorschneide, dann hat der Salat Zeit, diese Bitterstoffe zu produzieren und das wiederum wirkt auf die Bakterien in der Verdauung und das heißt jetzt nicht, dass ich den Salat vielleicht dann schlechter verdaue, aber die Bakterienzusammensetzung ist dann auch wieder bestimmend, wie ich das Schnitzel dazu verdaue, dass ich dazu esse und solche Interaktionsgeschichten. Das passt ja sehr gut dazu, was Sie sagen, wenn man das dann dauernd macht, dass man dann durchaus einen Evolutionsmotor hat in seinem Bauch durch geschnittenen Salat. Sehen Sie, das habe ich jetzt auch noch gar nicht gewusst, nicht, dass man also den Salat nicht vorschneiden soll, offensichtlich. Ja. Man soll eher aber, sagt, zerpflücken, wenn ja, man ihn dann ja, verwendet. Ah ja, ja. Ah ja, okay. Weil dann, ja, ja. Dann geht es nicht so schnell. Doch, aber es ist absolut einleuchtend. Ja. Und klar, ich meine, das kleine Beispiel zeigt natürlich eben auch, wie komplex das ganz, ganz schnell wird. Mhm. Ja. Also man macht sowas Harmloses wie diesen Salat zerschneiden, aber dann hat das Einflüsse auf die Bakterien und dann machen die wieder was, nicht, und evolvieren schnell. Und genau das sind ja so die Sachen, ja, nicht, dass man sagt, ja, hier brauchen wir dann, ja, mathematische Modellierung, um überhaupt abschätzen zu können, ja. Also was kann da draus vielleicht erfolgen, ja, weil das nicht so einfach vorherzusehen ist. Aber wenn Sie sagen, mit 1% und 2% wird sich das weiterentwickeln, dann dauert es ja dann doch relativ lange alles und man hat schnell einmal ein paar Millionen Jahre zusammen, bis sich etwas tut. Naja, also die Zeit, wie sich, also diese 1 oder 2%, das ist ja erstmal die Wahrscheinlichkeit, dass sich so etwas durchsetzt. Davon muss man unterscheiden, die Zeit, die es dann braucht, ja. Die Zeit, die es dann braucht, nicht, die ist ungefähr invers zum Selektionskoeffizient. Also wenn wir jetzt, ja, 1% haben, als Vorteil, nicht, dann heißt das, das wird ungefähr größenordnungsmäßig hunderte von Generationen brauchen, bis sich so etwas in einer Population ganz durchgesetzt hat. und hunderte von Generationen, ja, das ist für den Menschen eine Menge, natürlich. Für so Bakterien ist das nichts, ja. Also, da geht das schon, also rasant voran, ja. Also, gerade Resistenzevolution in, ja, Bakterien, Antibiotikaresistenzen, nicht, das kennen wir ja, nicht, das sind ja Phänomene, die sich, ja, innerhalb von wenigen Jahren bis Jahrzehnten abspielen und uns große Probleme bereiten da. Und dann manifestiert sind und genetisch nämlich verankert sind. Und nicht, ja, natürlich, ja klar, natürlich. Und eben ja schwierig sind, dass man sie wieder rausbringen könnte. Ja. Aber als Mathematiker ist die Zeit ein vertrauter Begleiter in all ihren Aktivitäten. Die Zeit ist... Ja, immer einzubauen. Also Evolution, ja, also oder ist Änderung in der Zeit. Ja. Und da geht es also um die Iterierungen eigentlich, ja. Oder? Immer wieder praktisch etwas durchlaufen. Ja, gut, einen der Zeitraum. Die Generation ist, sag mal, eben so diese Grundgröße, nicht? Und dann also, ja, freilich, also jede Generation wirken wieder dieselben Kräfte, noch einmal Mutation, noch einmal Selektion, nicht? In dem Sinne, ja. Iteriert sich das, nicht? Wie ein stochastischer Prozess, kann man sagen, nicht? Also man hat also eine Genzusammensetzung in einer Generation, nicht? Und dann geht man eine Generation weiter, nicht? Und sieht dann also, wie sich also durch diese mikroskopischen Prozesse das verändert. Und dann, also betrachtet man diese neue Generation als eine neue Ausgangsgeneration und geht den nächsten Schritt weiter, nicht? Das ist ein stochastischer Prozess, der auch immer nur davon abhängt, wie die Genzusammensetzung in der Generation heute ist, ja, und nicht von der ganzen Historie und von der ganzen Vergangenheit, nicht? Das ist mathematisch sehr wichtig. Das nennt man die Markov-Eigenschaft. Mhm. Das ist in dem Sinne ein Markov-Prozess, nicht? Der stochastische Prozess, nicht? Für den es besonders viele und ja starke mathematische Methoden gibt, um so etwas zu beschreiben. Was interessiert Sie denn gerade? Was sind Ihre offenen Blätter, offenen Ordner? Na, gerade haben wir ja geredet ein bisschen über Resistenzevolution, nicht? Und das ist in Tat ein Thema, nicht? Also, dass wir gerade aktuell, sehr aktuell auch gerade behandeln. Das, was ich nennt sich so ein bisschen Evolutionary Rescue, nicht? Und das kann ich ein bisschen erklären. Da geht es immer um alle Fälle darum, nicht, dass eine Population gerät stark unter Druck, einen neuen Selektionsdruck und nimmt deswegen rasch ab. Das könnte das sein, dass zum Beispiel die Ozonschicht dünn ist und das UV strahlt sehr stark und es sterben viele Leute an Hautkrebs in Australien. Oder werden irgendwelche Kaninchen blind aufgrund dieser hohen Strahlung? Ja, also genau. Und zwar Fälle, wo das so stark ist, ja, nicht, also dass eine Population akut vom Aussterben bedroht wäre. Das ist es bei Menschen vielleicht noch nicht der Fall durch den Hautkrebs. Aber natürlich, einerseits, nicht, ist das in der ja, Conservation ein großes Thema, nicht, durch ja, menschlichen Einfluss, globale Erwärmung, nicht, das also wissen wir ja nicht, also wahnsinnig viele Arten auch einfach aussterben. Und auf der anderen Seite hat man den Punkt, nicht, dass man eben Resistenzevolution von Bakterien eben, also auch die geraten durch Medikamente im Körper unter einen starken Druck und sind eben vom Aussterben bedroht. Oder auch bei Bienen zum Beispiel Neonicotinoide, die ja, dann wirklich ja, Probleme darstellen. Absolut, natürlich, ja klar. Und in einem Fall, manchmal ist man als Mensch davon daran interessiert, dass sie nicht aussterben, wie bei den Bienen. Im anderen Fall ist man durchaus daran interessiert, dass sie aussterben, wie eben bei diesen Krankheitserregern, die man versucht, durch Antibiotika wieder loszuwerden. Nicht? Es gibt also diese beiden Seiten. Aber aus Sicht der evolvierenden Population ergibt sich immer das Problem, sie sind jetzt also unter diesem starken Druck und sie können dem nur entkommen, wenn sie rasch genug Adaptationen bilden. Ja, also wenn sie rasch genug diese neuen Mutationen jetzt kommen und die sich durchsetzen, dann sind sie lebensfähig auch unter diesen neuen Bedingungen. Und da versuchen wir eben Modelle zu machen, um abzuschätzen, wann das möglich ist und wann das nicht möglich ist. Wieso wann? Also im Sinne von Zeit? Also wie schnell das geht, dass es möglich ist? Und unter welchen Umständen? Ja, unter welchen Umständen? Und zwar, also geht's bei uns vor allem um die genetischen Umstände, ja. Es gibt solche Modelle schon ganz gut. in den Fällen, in dem, wenn eine einzige Mutation ausreicht, nicht, um das Überleben zu sichern. Ah ja. Aber was wir jetzt machen und was eben sehr, sehr wichtig ist, auch für die Praxis, ist, dass man sagt, okay, ganz oft ist das nicht so, dass eine Mutation in einem Gen ausreicht, um jetzt diese Resistenz zu machen. Mhm. Sondern wir brauchen Mutationen an verschiedenen Stellen im Genom gleichzeitig. Zufällig, diese Wahrscheinlichkeitsangelegenheit. Ja, Multiplikation ja, der Einzelwahrscheinlichkeiten. Ja, ja, genau. Also die treten mit ihrer eigenen Wahrscheinlichkeit an verschiedenen Stellen auf, können dann aber unter Umständen in ein Genom rein rekombinieren. Es gibt ja diese Rekombination von genetischem Material von einer Generation auf die nächste. Und dort kann Rekombination sehr günstig sein zu diesem Zeitpunkt, nicht, dass man sagt, verschiedene positive Mutationen können zusammengebracht werden in einem Genom, das dann vielleicht die Möglichkeit hat, sich jetzt also so durchzusetzen. Also dieses eine ja, Supergenom, nicht, also ist dann widerstandsfähig genug, um sich unter diesen neuen Bedingungen dann da durchzusetzen. Mhm. Mal ganz konkret, das ist also im Resistenzbereich bei Bakterien und Viren ganz, ganz oft der Fall, nicht, dass man, also HIV zum Beispiel, nicht, also dort ja eine Kombinationstherapie macht, dass man also verschiedene Medikamente gleichzeitig gibt, ja, so dass es eben nicht ausreicht, dass das Virus eine einzige Mutation macht, um resistent zu sein, sondern es müsste schon an ganz vielen Stellen gleichzeitig diese Mutationen dann bekommen. Und wenn man genügend Medikamente gleichzeitig kombiniert, zurzeit hat man meistens 4, die man gleichzeitig macht, nicht, dann hofft man, dass man dann diese Rescue von der Seite des HIV-Virus, also diese Resistenzevolution, selten genug macht, weil das einfach so unwahrscheinlich ist. Aber gut, jetzt geht es eben darum, dass man beschreibt zum Beispiel, welchen Einfluss hat dort Rekombination. Und das kann eben zunächst mal einen sehr günstigen Einfluss haben, weil es eben diese positiven Mutationen alle auf einem Genom zusammenbringt. Mhm. Hinterher generiert das dann aber auch wieder Probleme. Ja, nicht? Also weil wir haben einmal diese günstige Kombination, aber der Nachwuchs von diesem, ja, günstigen Supergenom wird eben auch wieder rekombinieren mit lauter anderen. Und dort, also wird diese günstige Kombination nicht in allen im Nachwuchs erhalten bleiben. Das heißt, also Rekombination bringt günstige Gene zusammen, bricht diese Kombination aber auch wieder auf. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Einflüsse von Rekombination auf solche, was wir sagen, Wahrscheinlichkeiten für die Resistenzevolution. Und das macht interessante Modelle aus, wo man jetzt eben auch von Anfang an nicht klar sagen kann, ist das jetzt positiv oder ist das negativ, sondern was wir da zum Beispiel finden, ist, dass also ein bisschen Rekombination sehr nützlich ist für die Resistenzevolution, aber viele Rekombinationen dann schon wieder schädlich. Und mit welchem mathematischen Handwerk bearbeiten Sie diese Frage? Das sind stochastische Prozesse in dem Fall, nicht? Das sind so genannte, wahrscheinlich, ja, Geburts- und Todesprozesse, nicht? Wo man eben, ja, sich solche, ja, Individuen dahernimmt und dann einmal schaut, also, was für Verteilungen in der Anzahl von Nachkommen haben sie, nicht? Und, ja, dort passieren als stochastischer Prozess eben, ja, Geburtsereignisse und Todesereignisse, ja, im Wesentlichen unabhängig voneinander, nicht? Und dort kann man dann ausrechnen, wie wahrscheinlich ist es, dass ja nicht alle aussterben. Alle aussterben, das würde heißen, nicht? Also das hat sich diese Mutation nicht durchgesetzt, nicht? Sondern wenn es, sag mal, auch in unendlich ferner Zukunft noch Nachkommen geben kann, nicht? Dann ist das mathematisch ein Zeichen dafür, solch eine Mutation setzt sich in der Population durch. Mhm. Ja, das ist also zum Beispiel ein Thema, nicht, an dem wir dran sitzen, nicht. Eine andere Sache, eine ziemlich andere Sache ist in Arztbildungsmodelle, nicht. Das hatte ich ganz am Anfang ja mal erwähnt, nicht, dass das auch ein Thema der Populationsgenetik ist, dass man sich Gedanken macht, unter welchen Bedingungen sich aus einer ursprünglichen Art plötzlich verschiedene Arten, die sich nicht mehr miteinander fortpflanzen können, herausbilden können. Ja. Und da gibt's ja, klassische Vorstellungen oder sehr einfache Modelle, nicht, wo man einfach sagt, gut, so eine Art teilt sich erstmal in zwei räumlich völlig separate Gruppen, die sich erstmal überhaupt nicht mehr sehen, weil da ein Fluss dazwischen ist oder ein Bergrücken oder wie auch immer, die, was ich, treffen sich nicht mehr. Zwei verschiedene Pfützen. Ja, wie auch immer, genau. Für die Bakterien würden Pfützen reichen, natürlich. Ja. Und ja, weiß ich, dann evolvieren sie unabhängig voneinander, die einen so und die anderen so, nicht? Und wenn sie sich dann später wieder treffen, nicht, dann stellen sie fest, dass sie sich ungeschickterweise in Richtung evolviert haben, dass sie jetzt nicht mehr kompatibel sind miteinander. Geht das schnell, dass man sich nicht mehr paaren kann? Oder ist es wirklich nur wenn ernstzunehmende Unterschiede oder, ja, das oder Vorgänge? Das kann sehr schnell gehen. Also in verschiedenen Fällen, in speziellen Fällen kann das sehr schnell gehen. Vor allem, wenn es, sag mal, durch sexuelle Selektion zum Beispiel getrieben ist. Ja, also ein bekanntes Beispiel sind, die Gesänge von Vögeln, ja, also die sich eben dann ja in unterschiedliche Richtungen dann entwickeln, nicht? Und das braucht gar nicht so sehr viel, dass also den Weibchen dann der Gesang von den anderen Männchen dann schon fremd vorkommt, nicht? Ihnen nicht mehr so qualt, und dann klappt das mit den Paaren nicht mehr, ja, und also schon haben wir also einen Ansatz für Speziation, einfach weil sich dieser Gesang auseinanderentwickelt hat. Ja, also das kann sehr schnell gehen. Die könnte man noch zwingen, dass sie sich paaren, ja, dann wäre es vielleicht in dem Fall geben, ja. In dem Fall kann man die sicherlich noch eine ganze Weile zwingen, dass sie sich paaren, und man hätte nach wie vor ja fruchtbare Nachkommen, ja, aber mit noch längerer Zeit entwickeln sich dann größere Probleme, ja, so dass also verschiedene Gene auch einfach gar nicht mehr zusammenpassen und das schon, sag mal, im embryonalen Stadium zu Fehlbildungen oder so etwas kommt, ja. Sowas, ja, passiert dann über längere Zeiten, ja. Also sehr schnell passieren diese, ja, sexuellen Selektionsdinge, nicht? Also andere Sachen passieren über größere Zeiträume. Ja. Sowas ist gut erforscht, ja, in Fällen, wenn man eben diese komplette räumliche Trennung von Anfang an hat. Es stellt sich aber eben die Frage, ja, also ist das unbedingt notwendig, nicht? Oder kann sowas auch sein, wenn man die ganze Zeit einen gewissen, wie man sagt, Genfluss zwischen diesen beiden Populationsgruppen hat, wenn die also nicht völlig getrennt sind, sondern wenn es da einen gewissen Austausch die ganze Zeit gibt. Es gibt da also ein klassisches, eigentlich, ja, die Meinung seit, was weiß ich, 50 Jahren, dass das sehr, sehr schwierig ist, nicht? Dass man also doch tatsächlich also eine ziemlich weitgehende oder totale räumliche Trennung braucht. Das ist aber ja eine Sache, die jetzt auch schon seit 10, 20 Jahren immer stärker angezweifelt wird. Auch natürlich aufgrund einfach von Beobachtungen. Es gibt derartig viele Spezies, nicht? Also die wir also um uns herum beobachten, dass für jegliches Speziationsereignis oder Artbildungsereignis man immer dann zuvor eine räumliche Trennung gebraucht hat, nicht? Das ist auch ganz schön schwer, das zu erklären. Und deswegen, ja, geht's jetzt also auch bei uns darum, zu erklären, wie kann Artbildung stattfinden ohne eine vorherige räumliche Trennung. Man hat also die ganze Zeit einen gewissen genetischen Austausch und muss dann trotzdem erklären, wie sich diese verschiedenen Genpools, die irgendwann dann inkompatibel sind, herausbilden können. Und erklären heißt im mathematischen Modell oder im Vorgang, oder dass man den Grund dann kennt. Ja, natürlich. Ich meine, also man hat ein mathematisches Modell, nicht? Und also dass man dann den Mechanismus sich aufschlüsselt. Zum Beispiel, wir hatten das vorher schon so ein bisschen gesagt, nicht? Wenn es dran liegt, nicht, dass die einfach nicht mehr miteinander paaren wollen, nicht? Das wäre ein sogenannter präzygotischer Mechanismus, ein Mechanismus, der schon eine Rolle spielt, bevor also eine Befruchtung überhaupt stattfindet. Ja? Also einfach, sie wollen nicht mehr miteinander. Und das ist eine Klasse von Mechanismen, die mathematisch dann auch völlig anders zu behandeln ist, wie die sogenannten postzygotischen Mechanismen. Das sind die, wo sich also die Befruchtung schon stattfindet, aber dann es sich in der zum Beispiel früh embryonalen Entwicklung herausstellt, dass dort verschiedene Dinge nicht zueinander passen und sich kein lebensfähiges Nachwuchs dann entwickeln kann. Ja, also das und da ist natürlich dann zum Beispiel die Überlegung, was ist wahrscheinlicher mit so einem Genfluss, nicht diese präzygotischen Mechanismen oder diese postzygotischen Mechanismen? Wann kann was eine Rolle spielen? Das sind so typische Fragestellungen, die wir mit Modellen angehen. Und die dann immer wieder vom Biologen abgeglichen werden mit den wirklichen Objekten? Ja, natürlich. Ja, sicher. Ist das immer so, dass die Biologie vorne ist und die Mathematik versucht, es zu erklären im Modell? Oder ist es auch umgekehrt, dass die Mathematik sagt, na hey, das könnte doch auch aufgrund dieses Mechanismus sein und die Biologen schauen nach und sagen, ja wirklich? Es gibt beides. Sie lachen. Es gibt beides, absolut, ja. Aha. Ich meine, es ist natürlich immer so eine klassische Vorstellung, nicht, dass man ja Modelle macht, dann Vorhersagen macht und nachher werden diese Modelle mit Daten getestet und dann wird das Modell entweder bestätigt oder abgelehnt. Das ist so eine klassische Vorstellung, die man hat. Es ist interessant, dass Theorie viel öfter anders wirksam ist. Also dass man in Modellen Effekte sieht, die man dann auch ja beschreibt und sagt, okay, also so etwas nicht ist zu erwarten, dass so etwas auftritt. Und erst dann, die Experimentatoren anfangen, daraufhin überhaupt erst, ihre Experimente oder auszurichten oder die Empiriker, ihre Beobachtungs-, ihre Feldstudien daraufhin auszurichten und zu sagen, ausgehend von Konzepten, die in einem Modell erst einmal beschrieben worden sind, dass man, vorher hat man danach gar nicht gesucht, und jetzt erst, weiß man, okay, also so etwas kann auftreten und es wird überhaupt ein Forschungsprogramm gestartet in der Richtung, nicht, dass man so etwas jetzt dann auch, versucht, danach zu schauen. Ich meine, jetzt überlege ich, wie ich ein Beispiel gut bringen kann, nicht, dass sich gut erklären lässt. Zum Beispiel, das betrifft das nochmal einen anderen Bereich von dem, was wir gemacht haben. Man hat vor einigen Jahren jetzt schon festgestellt, dass man auch im theoretischen Modell, dass es, wenn es kürzlich in einer Population eine Adaptation gegeben hat in einem Gen, dass man das sehen kann an Mustern in Genom um diese Stelle herum. Mhm. Also gar nicht nur jetzt an der Stelle, wo diese Selektion selbst passiert ist, sondern man sequenziert in einer Population um diese Stelle herum. So wie ein Stein, den man ins Wasser wirft und so Wellen. So mal ganz grob, genau. Okay. Also man hat also ein gewisse Muster, sieht man dort herum, nicht? Also jetzt auf dem Populationslevel. Und hat das dann vorgeschlagen als eine Methode, um Adaptationen, also in der evolutionär jüngen Vergangenheit auch nachzuweisen. Und das ist also eine ganze Industrie geworden inzwischen. Also das wird, wo? In welchem Gebiet? Dass man halt, sequenziert im Menschen, in der Fruchtfliege, nicht? Und durchgehend. Aha. Und dort eben versucht, wo hat es kürzlich Adaptationen gegeben? Ah, verstehe ich, dass man weiß, wo man überhaupt nachschaut. Man sequenziert das ganze Genom und schaut dann nach diesen theoretisch vorhergesagten Mustern und findet dann die Gene, auf denen etwas passiert ist. Okay. Ja? Mein klassisches Beispiel im Menschen ist, Laktoseverträglichkeit. Ja? Also das weiß man ja. Nicht? Also es gibt ja jetzt inzwischen überall im Supermarkt auch so, diese Milchzucker. Freie Milch, weil manche Menschen Laktose nicht vertragen. Und da sieht man auf dem Genom, sind aber eben in der Lage, als erwachsene Menschen das noch zu verdauen. Und da sieht man auf dem Genom, nicht, dass das ein sehr, sehr stark positive Selektionsmerkmal damit korreliert, dass also dieses Auftreten der Mutation, die es ermöglicht, als erwachsener Mensch auch noch Milch zu vertragen, damals, als es aufgetreten ist, wohl einen sehr, sehr großen Selektionsvorteil bedeutet hat. Ja, also das ist eines der stärksten Merkmale, die wir überhaupt sehen. Wir sehen, dass sich das sehr stark ausgebreitet hat zumindest regional, nicht eben dort, wo es aufgetreten ist, und können daraus abschätzen, dass das anscheinend, ja, also diese Möglichkeit, diese zusätzliche Möglichkeit, ja, damals den Menschen stark genützt hat. Man heute, ja, freilich wird das sicherlich eben ja keinen Effekt mehr darauf haben, ob wir es Milch vertragen oder nicht, nicht, ob das jetzt heute noch einen Effekt darauf hat, wie viele Kinder wir im Schnitt haben, das kann man bezweifeln, aber dann in den frühen Zeiten, wo es eben die, ja, also Viehzucht dort anfänglich betrieben worden ist, hat das anscheinend eine sehr große Auswirkung gehabt, und das kann man heute sehen und dann eben auch die Stärke messen, die diese Mutation hatte. Ich kann mir vorstellen, in der Xenobiologie, wo man schaut, außerirdisches Leben im Weltall, da gibt es ja auch die Geschichten, dass man sagt, auf der Erde ist Leben entstanden mit einer Doppelhelix, und warum gibt es dann nicht vielleicht irgendwo eine Viererhelix und ganz andere zugrunde liegende Rückgrate genetische, dass da auch praktisch die Mathematik vorher Konstruktionen liefern kann oder Ideen liefern kann, nach denen man dann nachher auch suchen kann. Das ist natürlich ein Thema, das ist weit außerhalb der Populationsgenetik liegt, ja, ja. Ja, ganz klar. Was daran aber ein ganz richtiger Gedanke ist, ist eben, nicht, dass man ja mathematisch auch beschreiben kann, also weit über das, was man in der Natur beobachten kann, hinaus. Ja. Und dass man dort eben auch in einem Bereich Modelle machen kann, weiß ich, wo es eben keinerlei natürliche Beobachtungen gibt, und damit dann auch versuchen kann zu begründen, warum, ja, hätte es so auch überhaupt nicht klappen können. Mhm. Ja? Also von der Seite her. Von der Seite genau. aus. Also man sagt nicht, warum ist es jetzt so, wie es ist? Ja? Mhm. Weil, okay, mathematisch können wir einen viel größeren Raum beschreiben, ja, und wissen, sehen aber auch, nicht, anders hätte es überhaupt nicht klappen können. Nicht? Es hat eigentlich mehr oder weniger so sein müssen. Ja? Das kann man nicht einfach nur aufgrund von den Daten, die man in der Natur gewinnt, machen, sondern dafür braucht man einen größeren Rahmen, in dem man das beurteilen kann. Da gibt's auch ein Forscher aus Innsbruck, Thomas Lörting heißt er, der sich mit den verschiedenen Formen von Eis beschäftigt, und er erzählt, es gibt eine auf dem Weg zum, also der Mond hat am Abend eine wie sagt man, ein Halo, seinen färbigen. Mhm. Und wenn man die Farbe analysiert, dann kann man die nicht, also spektral analysiert, nicht ordentlich erklären mit der Sechser-Symmetrie von Eis, sondern es muss eigentlich theoretisch eine Fünfer-Symmetrie, ein fünfzähliges, oder weiß nicht, wie man es genau sagt, fünfer-symmetrisches Eis geben. Man hat es nur nicht gefunden, beziehungsweise versucht man jetzt im Labor es herzustellen und es gelingt nicht. Aber irgendwo muss es das geben, sonst hätte der Mond diesen Halo nicht in dieser Farbe, in diesem Farbspektrum. Ach ja, so dass man also im Eis auch solche fünfzähligen Symmetrien dann kriegen kann. Haben müsste, weil sonst gibt es diese Spektralzusammensetzung nicht. Ist das ganz interessant, weil, oh mein Gott, ja, in meiner Doktorarbeit in der Physik, nicht, dort habe ich mich mit Quasikristallen auseinandergesetzt, ja. Nicht, wo es eben gerade über diese fünf- und zehnzähligen Symmetrien dann geht. Nicht. Ah, also ja, na, schau, schau. Aber ja, klar, das sind. In Eis hatte man das noch nicht gefunden. Ja. Diese Geschichte mit den Modellen in der Biologie findet man ja auch immer wieder bei den Zeichnungen auch. Wenn Pflanzen gezeichnet werden und aus verschiedenen Pflanzen eine zusammengebaut wird, wo man alles sieht in irgendeiner Weise. Da gibt es ja gar eigene Kunstform. Also dass man eben nicht was fotografiert, sondern wirklich schön zeichnet. Und dieses Thema Modelle in der Biologie ist, glaube ich, eine große Geschichte, die man sich einmal anschauen könnte. Aber Mathematik trägt auch einiges dazu bei. Also diese mathematischen Modelle der Biologie. Ja, fürs Zeichnen, also das wäre jetzt sicherlich nicht mein Talent, ja. Ja, ja. Aber klar, freilich, was ist die Wahrheit, die in dem Bild liegt, ist, nicht, dass man halt aus vielen Einzelteilen etwas Gesamtes zusammensetzt, ja, nicht? Also das ist eigentlich immer das, was man mit einem Modell will. Und das Modell selbst ist immer ein reduziertes Bild der Wirklichkeit. Eben, weil sonst kann er ja gleich die Wirklichkeit selbst nehmen. Klar, natürlich. Also in einer Theoriebildung, nicht, ist ja ein Modell ein vereinfachtes Bild der Möglichkeit, wo man der Wirklichkeit, wo man versucht, die entscheidenden Aspekte mit hereinzunehmen und Dinge, die, sag mal, weniger wichtig sind, dann auch aus draußen vorzulassen. Ja, das ist also, sag mal, die Eigenart eines Modells. Aber es treten ja, sag mal, so mathematische Modelle jetzt auf ganz verschiedenen Ebenen auch in der Biologie auf. Ja, nicht? Also was wir jetzt gerade angesprochen haben, das sind jetzt dann eher so theoriebildende Modelle, nicht? Die man hat, wenn man schon Daten hat und aufgrund von diesen Daten, nicht, dann versucht, Theoriegebilde in der Evolution zum Beispiel zu entwickeln. Nicht? Eine andere Art von Modellen und Methoden hat man an einem früheren Zeitpunkt. Und heute fußt ja viel in der modernen Biologie darauf, dass man überhaupt erstmal in der Lage ist, aus Rohdaten gute Daten zu gewinnen. Und das sind eine andere Modellklasse, die wir in der Bioinformatik haben. Rohdaten, also Daten, alles, was praktisch messbar ist, das könnte wirklich alles sein. Das könnte im Prinzip alles sein. Und auch eine Kombination daraus, mehr so Sets von Daten, die Temperatur zum Luftdruck dazu und noch die Ortskoordinate. Prinzipiell könnte das alles sein. Aber es ist natürlich so, nicht, dass also, sag mal, die gigantischen Datensätze, die wir heute haben, kommen, sag mal, aus der Genomik, sind zum Beispiel Sequenzdaten, DNA-Sequenzdaten. Ja? Und das ist eine ganz erstaunliche Sache, nicht, dass wir heute in der Biologie so viel Daten haben, die auch so viel Speicherplatz verbrauchen, dass das überhaupt nur noch übertroffen wird von der Astrophysik, ja, also wo man also wirklich auch mit Radioteleskopen und so weiter gigantische Datenmengen natürlich erzeugt. Wir ertrinken in Daten, so kann man das fast sagen. Bei CERN wird es auch gemacht, die haben ja auch riesige Datenmengen bei diesen Kollisionsexperimenten. Da ist, glaube ich, eine Schlüsselstelle, dass man gleich in Echtzeit auswählt, was man wegschmeißt. Das ist eine ganz wichtige Sache, das ist ganz klar so. Ja. Eben, die Biologen schmeißen nichts weg. Vom Genom, das ist mal mühselig. Ja, das Genom jedenfalls, ja klar, das würde man gerne behalten, nicht? Und das ist was, sagen wir mal, ja, in den letzten Jahren eben mit den Fortschritt in den Biowissenschaften ausgemacht hat. Und da wiederum steckt eine Menge Mathematik drin. Und das kann man vielleicht mal ein bisschen deutlicher machen, eben gerade am Beispiel von DNA-Sequenzierung. Ja? Und da geht es also darum, dass man die Genomsequenz in einzelnen Arten oder auch von Individuen innerhalb einer Art zusammensetzt, aus lauter Bruchstücken, die man also gewinnt, die der Sequenzierer sozusagen ausspuckt. Nicht? Die Abfolge der Basenpaare. Die Abfolge der Basenpaare, genau. Adenin, Guanin, Cytin und Thymin. Ganz genau, ja. Könnten Sie also das nochmal selbstsicherheitshalber sagen, welche das sind, dass ich es von Ihnen auch noch auf Band habe? Ja, also Adenin, Guanin, Thymin und Cytin. Und also durch diese vier Buchstaben A, C, G und T repräsentierten vier Basenpaare, nicht? Das sind sozusagen die vier Buchstaben, aus denen da die Welt besteht. Mhm. Die biologische. Und die biologische Welt besteht, genau. Und also da ist natürlich damals das entscheidende Anfang gewesen beim Human Genome Project, nicht, dass man also mal sich gedacht hat, also wir machen jetzt also das menschliche Genom, setzen das zusammen, ja, während was also damals in den 90er Jahren eine Unternehmung war, die fast völlig aussichtslos oder einen riesen also Aufwand dann also ausgesehen hat, dass man das also, weiß ich, über Jahrzehnte hinweg vielleicht ein Projekt sein könnte. Also gemessen daran, dass es vorher noch, sag mal, ein ganzes Promotionsprojekt gewesen ist, ein einzelnes Gen zu sequenzieren. Also dass man sagt, also man sitzt 3 oder 4 Jahre da dran und hat zum Schluss die Sequenz von einem einzelnen Gen. Das sind vielleicht ein paar tausend Basenpaare. Ja. Wie viele Gene gibt's? Und ja, okay, man geht jetzt auf der Ebene vom menschlichen Genom, nicht? Es sind meist bei 3 Milliarden Basenpaaren. Das ist also sozusagen die Größenordnung. Man geht von 1000 zu 3 Milliarden, nicht? Und das war damals das Projekt, nicht? Und man hat auch damit gerechnet, das wird also über Jahrzehnte gehen, das wird hat am Anfang geschätzt 3 Milliarden US-Dollar wahrscheinlich kosten. Und am Ende hat es 300 Millionen US-Dollar gekostet und ist viel schneller gegangen, als man gedacht hat. Und ja, wie kann sowas passieren? Sowas passiert ja bei Flughafenbau oder sonst was normal nie, nicht? Also dass etwas zum Schluss billiger wird und schneller geht, als man das vorher gedacht hat. Man denke nur an den Berliner Flughafen, nicht? Das ist technologische Fortentwicklung gewesen. Ich muss noch fragen, 3 Milliarden Basenpaare pro Gen? Nein. Nein, nein, nein, insgesamt. Des Menschen. Das gesamte menschliche Genom besteht aus rund 3 Milliarden. Wirklich 3 Milliarden Abfolgen von A, C, T, G. Ganz genau. Ja. Das erscheint mir eigentlich eh nicht so viel. 3 Milliarden und das macht das volle Programm? Das macht das volle Programm und das ist eigentlich auch kein ganz kurzes Genom, das wir im Menschen haben, wenn wir das mit anderen vergleichen. Fruchtfliege und so weiter. Richtig, aber man sollte es wohl eher so vergleichen mit der Situation, nicht, dass man hatte, für 1000 Basenpaare brauchen wir 3 bis 4 Jahre. Nicht? Da ist es natürlich dann schon eine Weile, nicht? Also wie es dann, ja, wie lange es brauchen kann, bis man auf 3 Milliarden kommt. Ja. Und das ist dann schneller gegangen. Das ist schneller gegangen aufgrund von technologischen Fortentwicklungen, ja, und aufgrund von bioinformatischen Methoden. Und zwar ist es damals, also früher, am Anfang hat man die Sequenzierung schon einfach so gemacht. Man hat sich einen Anfang auf dem Genom definiert und hat dort eben lossequenziert, nicht, und hat dann, also weiß ich, Schritt für Schritt ist man vorgegangen von einem definierten Anfang daher. Und das ist konzeptionell sehr einfach, dauert aber sehr lange und ist auch sehr teuer. Und es ist dann die sogenannte Schrotschusssequenzierung eben aufgekommen, wo man gesagt hat, man macht das nicht, sondern wir sequenzieren einfach ganz viele solche kurzen Sequenzen aus zufälligen Stellen in dem Genom und haben dann also diese ganzen teilweise überlappenden Sequenzen und benutzen danach die Bioinformatik, um das zusammen zu puzzeln. Wir haben also so ein Puzzle aus ganz vielen Teilen und nachher benutzen wir die Mathematik, um das also wieder zusammenzusetzen. Das ist die Idee gewesen. Und man muss sich das heute mal vorstellen, mit den modernen Sequenziermethoden, Next Generation Sequencing, was wir heute haben, wird in einem Durchlauf bis zu 100 Millionen solche kleinen Schnipsel erzeugt. Das heißt, wir haben ein Puzzle mit 100 Millionen Teilen. Oder man kann sich es auch nochmal so vorstellen, nicht? Das ist ja wie, wenn man diese ganze Sequenz in einem Buch aufschreiben würde, nicht? Und dann macht man zunächst von diesem Buch ganz viele Kopien. Und diese ganz vielen Kopien von diesem Buch, die zerhäckselt man dann in kleine Teile. Die Stasi-Akten in den Ja, Zecken so in der Art, genau. Nur, dass man also jeweils ganz viele Kopien von demselben hat und die unterschiedlich dann zerhäckselt hat. Ach, das ist dann diese Amazon-Geschichte, die Blick ins Buch immer wieder praktisch reinschauen lässt, aber immer unterschiedliche Stellen, damit niemand das ganze Buch hat. Ja, nur dass man bei Amazon das nur in einer Kopie hat und natürlich nicht das gesamte Buch überdeckt bekommt, nicht? Und hier wäre es jetzt so, nicht, dass man also zufällige Stellen kurze Sequenzen von, sagen wir mal, 30 bis 40 Basenpaaren hat, ja? Aus der einen Kopie hat man diese eine Stelle, nicht, aus einer anderen Kopie, nicht, also eine etwas überlappende Stelle, nicht, und das dann also 100 Millionenfach insgesamt. Ja. Und das muss man jetzt wirklich wie ein Puzzle übereinander legen und es ist wirklich wahrscheinlich beliebig kompliziert, könnte das sein. Das exakt, so das exponentiell ist das, und so. Ja, ja, das exakt, das ist das Problem, dieses Puzzle dann eben wieder jetzt zusammenzulegen, nicht, und es gibt ein paar zusätzliche Schwierigkeiten dabei noch, nicht? Also es gibt Sequenzierfehler jeweils, nicht? Also das heißt, wie diese ganzen Kopien von dem Buch, das wir jetzt haben, nicht, sind gar nicht alles dieselbe Version, sondern wir haben Druckfehler da drin, nicht? Das heißt dann also diese Puzzleteile, selbst wenn sie zusammen gehören, heißt das nicht, dass sie exakt zueinander passen, sondern nur statistisch gut zueinander passen. Dann gibt's natürlich die Schwierigkeit, wenn wir ein diploides Individuum wie den Menschen sequenzieren, wo das Genom eben zweimal vorhanden ist, nicht, dass es dort eben auch schon kleine Unterschiede zwischen diesen beiden Strängen gibt. Und genau diese kleinen Unterschiede sind das, was ist das, was uns interessiert. Das heißt, das wollen wir nicht ignorieren, sondern das wollen wir herausfinden. Das heißt, wir haben sozusagen diese Bücher, die wir dort zerhäckselt haben, in zwei verschiedenen Ausgaben, ja, die sich etwas unterscheiden und die sind dann auch noch gemischt. Ja. Also das kommt dann mit herein, nicht? Und Dann kommt noch dazu, dass einige Seiten in diesem Buch gar nicht gut lesbar sind. Dann kommt dazu, dass wir Fremd-DNA in den Proben meistens mit drin haben, also Ausgaben von ganz anderen Büchern, die man da noch mit hereingemischt hat. Eine Taxirechnung. Ja, sowas, was auch immer, nicht? Und also insbesondere ist das ein Problem bei dem sogenannten Ancient DNA, wo man also sozusagen DNA aus alten Knochenfunden extrahiert hat, wie beim Neandertaler zum Beispiel. Es gibt ja die gesamte Genomsequenz des Neandertalers inzwischen auch. Dort ist es meistens so, dass man die Art, die man wirklich sequenzieren möchte, den Neandertaler in dem Fall, nur zu einem kleinen Prozentsatz dort drin hat. Die meiste DNA, die man in der Probe hat, kommt von Bakterien oder noch viel schlimmer von modernen Menschen, nämlich von den Experimentatoren, die dort mit rumgepfuscht haben. Und das muss man alles rausfiltern. Und damit man wirklich nachher dieses Puzzle lösen kann, und das ist eben eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe der sogenannten Genome Assembly, die also in der Bioinformatik eben dann mit großen Computerprogrammen und mit mathematischen Algorithmen dann angegangen wird. Kann man das konkretisieren, Algorithmen, mathematische? Ist das? Na, mathematisch ist das im Prinzip eine Optimierungsaufgabe mal. Man hat ja also diese ganz vielen Arten und Weisen, diese Puzzleteile so zusammenzulegen. Und eine Art ist, sag mal, die optimale, nicht? So dass man nicht die wenigsten Fehler, die wenigsten Mismatches, wie man das nennt, so hat in diesem Puzzle. Irgendwelche Mismatches wird man immer haben, gerade schon auf wegen der Sequenzierfehler. Das lässt sich nie vermeiden, aber wenn man das optimierte Version ist, hat man halt möglichst wenige. Und jetzt ist es natürlich so, dass man mit 100 Millionen Teilen nicht einfach jede Kombination dort ausprobieren kann. Das sind astronomische Kombinationsmöglichkeiten von 100 Millionen Teilen. Und deswegen braucht man dann eben einen schlauen Algorithmus, der eben, chancenreiche Kombinationen zuerst ausprobiert und dann davon hin geeignete Änderungen macht und sagt, okay, das haben wir mal als eine Möglichkeit und jetzt probieren wir aus. Also wenn wir hier diese Änderung machen, wird es dadurch noch besser, wird es dadurch noch schlechter. Das Ganze ist sozusagen eine, was man auch nennt, eine stochastische Suche nach einem Optimum in einem riesengroßen Raum. Ja? Und das ist ein klassisches Problem, das in ganz vielen Naturwissenschaften immer wieder auftritt und das mit Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorie und mit der Statistik angegangen wird. Das ist nicht nur, weil ich versuche jetzt nur herauszufinden oder von Ihnen zu hören, für die, das macht man mittlerweile nicht nur für den Menschen, sondern hat man dann auch für viele verschiedene Tierarten gemacht. Also das. Ja, natürlich. Man hat es sogar, vor dem Menschen schon, zum Beispiel für die Fruchtfliege, Drosophila, gemacht. Ganz einfach, weil das Genom viel kürzer ist. Von vielen Bakterien sind die Genome noch mal viel kürzer. Da ist das immer viel einfacher. Ja, klar. Und es gibt im Prinzip eigentlich diese beiden Ebenen, auf denen man interessiert ist. Man ist einerseits interessiert daran, erstmal ein sogenanntes Referenzgenom für jede Spezies sich zu erstellen, wie das Human Genome. Das ist ja jetzt nichts, was von einem einzelnen Menschen nur ist, sondern das ist etwas gewesen, wo man Genmaterial von ganz verschiedenen Menschen dann für verschiedene Stellen dann auch verwendet hat. Ich habe gesagt, das ist egal. Wir wollen ja etwas, was die gesamte Menschheit repräsentiert, im Unterschied zu anderen Arten. Und da kann man ruhig das Material von verschiedenen Menschen dafür mischen. Und dann eben auch dasselbe macht man dann beim Schimpansen und stellt dann eben fest, was sind die Unterschiede von Mensch zu Schimpanse. Aber jetzt in den modernen Ansätzen, die wir heute haben, heute sind wir in dem Zeitalter der 1000 Genomprojekte sozusagen, dass wir also mehrere tausend Individuen beim Menschen sequenzieren, auch bei der Fruchtfliege oder bei Arabidopsis, das ist so ein kleines Gras, auch eine andere Modellpflanze der Genetik. Die Ackerschmalwand, glaube ich, ist das, oder? Die Ackerschmalwand, genau. Und dort geht es jetzt natürlich darum, dass wir eben diese kleinen Unterschiede, die zwischen den Individuen dort herrschen, dass das genau in den Fokus des Interesses gerückt ist. Und da müssen wir sehr genau sein und können eben jetzt nicht einfach mal sagen, diese kleinen Unterschiede interessieren uns nicht, sondern das ist genau das, worauf man ausgeht. Man muss sehr genau sequenzieren, um dort eben ein Bild zu bekommen von genetischer Diversität innerhalb von Arten, zum Beispiel als genetische Vielfalt innerhalb der Menschen. Aber das ist ja dann praktisch dann auch schon zum nächsten Schritt. Die eine Sache ist, die Daten zu gewinnen, und dann die andere Sache ist, die Daten zu analysieren und schauen, was steckt dann da jetzt drinnen an Struktur. Naja, ganz genau, freilich. Das ist sozusagen, die Mathematik steckt auf beiden Seiten. Die steckt da drin, dass man sagt, ja, wir gewinnen die Daten zuerst mal, nicht? Und dann haben wir sie auf dem Tisch liegen am Ende und sie sind hoffentlich sehr gut und sauber. Und bilden dann wiederum das Rohmaterial natürlich für weitere mathematische Theorie, die darauf aufbaut. Und das sind jetzt dann wirklich, ja, sag mal, eine biologische Theorie. Nicht? Dort geht es jetzt nicht nur einfach um dieses algorithmische, ja, Puzzle-Problem, sondern hier geht es jetzt dann um biologische Fragestellungen. Und das dann aber immer wieder auch in Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen mündet. Also Zusammenhänge zu sehen oder etwas im Genom zu sehen, ist eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ja, gut, natürlich. Das ist, also natürlich insbesondere jetzt, also wenn wir über ja, genetische Vielfalt innerhalb von Arten dann eben da also ausgehen, nicht, dann klar, dann sind natürlich Wahrscheinlichkeiten so das Rohmaterial, nicht, also mit dem wir dann arbeiten, ja, also Baum des Lebens zwischen den Arten, ja, aber eben auch jetzt einmal genetische Vielfalt innerhalb der Arten, ja, also wo man dann sich dann überlegt, ja, was weiß ich, warum wirkt ein Medikament bei manchen Menschen besser und bei manchen schlechter, nicht? Das kann vielleicht damit zusammenhängen, nicht, dass die genetische Ausstattung der Menschen eben auch unterschiedlich ist. Mhm. Ja? Und das, wenn man das herausfindet und dann ja von vornherein testen könnte, nicht? Also habe ich dort diese Genvariante und dann wüsste, dann wird diese Therapie besonders gut sein, nicht? Das ist was, wo man sich davon erhofft, eben auch Zukunft der Medizin, diese ja, individual-based medicine, ja, also dass man das also mehr zuschneidern kann, auch auf ja, persönliche genetische Ausstattung auch. Und das ist auch immer letztlich auch einer der Beweggründe, es so zu machen, was bei Tieren ja wahrscheinlich nicht unbedingt der Fall sein wird. Da wird man vielleicht schon zufrieden sein, wie das alles zusammenhängt, wie sie zu sortieren sind in den Stammbäumen. Aber beim Menschen ja immer die medizinische Komponente ist, dass man konkrete Anwendungen oder Problemstellungen hat. Das ist halt, wo das Geld sitzt. Eben, ja, natürlich. Also ich meine, das ist das tägliche Geld, ja, nämlich dann. Ja, also das, woher also Forschungsgelder oder so etwas auch kommen, nicht? Klar, das ist also natürlich immer bei Forschung, nicht, die den Menschen betrifft, sehr, sehr einfacher, nicht, dort an Dinge zu kommen. Wobei es natürlich so ist, nicht, dass man viele von den Methoden oder sowas dann eben gerade auch viel lieber zunächst bei der Fruchtfliege zum Beispiel ausprobiert. Ja. Oder beim Schwein oder irgendwo willst. Aber da muss man eben wissen, dass es eben. Ach so, plötzlich. Ja, klar. Fruchtfliege ist uns noch lieber, nicht, freilich, nicht. Also die haben wir einfach im Labor verfügbar, nicht. Also können sie also. Ethikkommission. Gibt's kaum ethische Probleme, nicht. Es ist also ein. Ja, eine Art, die wir genetisch extrem gut im Griff haben. Wir können also ganze Menge dort auch an genetischer Tricks mitmachen und tolle Manipulationen möglich, nicht, die eben ja auf anderen Arten und natürlich schon gleich gar nicht bei Menschen jemals in Reichweite wären. Ja. Mhm. Und deswegen als ja, Testgrund, ja, also arbeitet man am Ende sogar unter Umständen mehr auf den, ja, was ich, Fruchtfliegen oder E. coli-Bakterien oder so etwas, ne, als dann zunächst mal bei Menschen, auch wenn es dann irgendwann darauf abzielt, das auch darauf anzuwenden. Ich habe mich ja immer wieder gefragt, ob es theoretisch denkbar ist, dass ein Orangutan sich mit einem Menschen paart und ein Kind kriegt. Nur das wird man nie herausfinden auf biologischen Weg. Das könnte man eventuell auf rechnerischen Weg noch rausfinden, aber selbst das ist wahrscheinlich nicht. Ja, also ist aber die Antwort, die Antwort auf die Frage ist also absolut klarerweise, dass das sicherlich nicht der Fall sein wird, ja. Weil es nämlich zwei verschiedene Arten sind und wäre es möglich, dann hätte es gar nie zwei verschiedene Arten gegeben. Ja, gut, es können sich natürlich auch Arten sehr weit auseinander entwickeln und dennoch unter Umständen ja gemeinsam also fruchtbaren Nachwuchs hervorbringen, ja. Aber Gut, ich meine, man weiß es oder kann es ausprobieren schon, also zwischen den anderen Menschenaffen, ja, also wo es sicherlich nicht möglich ist, ja. Ach so, und es ist auch einfach, die genetische Distanz ist viel zu groß, ja. Also man, ja, es ist vielleicht andersrum eigentlich eine glückliche Fügung, ja, nicht, dass es innerhalb der menschlichen Rasse sowas nicht gibt, ja, dass es dort ja, eigentlich ja keine, sag mal, verschiedenen Rassen gibt, die miteinander sich jetzt nicht gut fortpflanzen können. Mhm. Ja, also das ist jeweils überhaupt kein Problem. Ja, es gibt auch, ja, mir wäre nichts bekannt von irgendwelchen Fitness-Einbußen, ja, die man bei bestimmten Kreuzungen dann hätte. Sodass eigentlich aus dieser Sicht es eigentlich gar keinen Anlass für Rassismus geben müsste. Das ist eben schon interessant, dass die Menschen eben dann doch so ähnlich sind, also und auch so wenig die Unterschiede. Also es gibt eher größere, eher kleine Menschen, aber alle sind ungefähr gleich intelligent, alle sind ungefähr gleich schnell, halbwegs in bestimmten Bandbreiten. Die sind sich schon sehr ähnlich, die Menschen. Die Menschen sind sich sehr ähnlich und das hat natürlich damit zu tun, dass der moderne Mensch vor gar nicht, evolutionär gar nicht langer Zeit überhaupt entstanden ist, nicht? Der ist hat sich in Afrika entwickelt, wie wir heute wissen, nicht? Und hat dann die ganze Welt übernommen, ja? Wo vorher auch schon, ja, andere Menschenarten es gab, den Neandertaler zum Beispiel, nicht? Gab es in Europa, nicht? Aber der Homo sapiens ist dann erst später aus Afrika noch einmal ausgewandert und hat sich weitgehend durchgesetzt. Interessanterweise wissen wir heute, dass er sich wohl mit Neandertalern etwas vermischt hat. Genau, das hat man gehört in letzter Zeit. Ja, sodass man also wir auch also durchaus einen kleinen Teil Neandertaler Genmaterial in uns tragen, als Europäer. Die Afrikaner haben das nicht. Ah ja, genau. Ich habe noch einen Gedanken mir notiert, dass die Forschungsförderung eigentlich auch evolutionär passieren könnte mit zufälligen Mutationen. Weil wenn man so sagt, man stellt immer Forschungsanträge und da steht immer genau drinnen, was man möchte, und dann verteilt man das Geld an die Bestgereihten. Da gibt's ja auch die Ideen, dass man sagt, man verteilt das Geld zufällig und es wird irgendwo irgendetwas an Forschung entstehen und es ist gar nicht gesagt, dass das, was dann letztlich rauskommt, schlechter ist als das erste Modell, wo ich nur die Bestgereihten fördere. Ja, in dem Sinne, Friedrich, man hat sicherlich keine reine Mutation jetzt in der Forschungsförderung, nicht? Man kann sich auch fragen, ob man das haben sollte, nicht? Also es ist nicht zufällig, sondern es ist sicherlich dort, also ja, geleitet an also verschiedenen, also an Gutachten, die man da so kriegt, nicht? Man hat sicherlich durchaus eine Selektion in dem Sinne, nicht? Also dass also die, wo was rausgekommen ist, nicht? Also die sich als also Projekte, die sich als fitter in dem Sinne also erwiesen haben, dann also bessere Möglichkeiten haben, dort auch noch weitergeführt zu werden, sozusagen Kinder zu kriegen auf der Ebene, nicht? Also von ja, Nachfolgeprojekten. Nicht? Also das in dem Sinne kann man es evolutionär verstehen. Ja? Aber okay, ja. Nein, es ist ein Gebiet, nicht, wo wir in allererster Linie mit zu knappen Mitteln zu tun haben, nicht? Und wo dann also die Frage ist, wie man es verteilt, fast ein bisschen sekundär dazu ist, nicht? Das gemessen daran, dass doch der Gesamtumfang es ist, an dem es eigentlich krankt. Eine Sache fällt mir noch ein, wenn die Lebensbedingungen schwieriger werden, dann sind ja bestimmte Arten gefährdet auszusterben. Da hätte ich noch zwei Aspekte. Der eine ist, Das wäre jetzt für Science-Fiction-Filme eine Möglichkeit, dass man sagt, ich muss jetzt irgendwie die Rate an Mutationen erhöhen, damit sich eine Art rascher an die Gegebenheiten anpassen kann, zumindest theoretisch. Es werden die meisten sterben oder werden sich nicht erfolgreich irgendwie weiterentwickeln, 1% oder was weiß ich. Aber so praktisch die Rate zu erhöhen, diese Schraube zu drehen. Das ist überhaupt kein Science-Fiction. Also sowas gibt's absolut und sowas tritt auf, natürlich vor allem wieder in Mikroorganismen und Bakterien, nicht? Da weiß man, dass wenn man die unter großen Stress setzt und unter einen sehr großen Adaptationsdruck, was sich dort immer ausbildet oder ganz oft ausbildet, sind sogenannte Mutator-Linien, nicht? Das sind letztlich Linien, nicht, in denen Reparaturmechanismen der DNA nicht mehr so gut klappen und wo es deswegen sehr, sehr viel mehr Mutationen gibt. Ja? Das heißt also tatsächlich, solche Mutatorlinien breiten sich unter solchen Bedingungen stark aus, bewirken dann größere genetische Vielfalt, bewirken schnellere Adaptation. Nicht? Und natürlich ist es dann wieder am Ende die Frage, wie wird man diese Mutatorlinien, die unter normalen Bedingungen natürlich nur Blödsinn machen, ja, also wie wird man die dann wieder los? Nicht? Und da kann natürlich dann auch wieder Rekombination helfen, nicht? Dass man sagt, okay, wir haben das heile Gen, dass das alles reparieren kann, schon irgendwo noch in der Population und das kann wieder darauf rekombinieren. Nicht? Und dann kann das ein richtiger Mechanismus sein, nicht? Um Evolution zu beschleunigen. Also okay. Gar kein Science Fiction. Okay. Ja. Und eine Frage habe ich, die ich immer wieder stelle an verschiedene Menschen, die sich damit beschäftigen. Diese durchaus romantische Vorstellung, dass viele Arten schön und gut und wichtig und gewollt sind in der Natur. Ich meine, wenn es Krankheiten gibt oder Bakterien, die sich auf ganz bestimmte Arten spezialisieren, dann leuchtet mir es ein, dass es besser ist, dass die Arten getrennt sind und es viele gibt, weil dann stirbt nicht alles gleich aus. Aber eigentlich diese Vorstellung, viele Arten ist automatisch gut, könnte man nicht und braucht man nicht unbedingt, oder? Naja, also in der Natur, von der Natur aus gibt es nicht gut und schlecht. Ja? Das ist aber vorauszusetzen. Das sind rein menschliche Begriffe. Ja. Und dort müssen wir eben sehen, ja, was gut in welchem Sinne oder schlecht in welchem Sinne. Nicht? Ich meine, es ist sicherlich, kann man schnell übereinkommen, dass man sagt, ja, es ist vielleicht gut für den Menschen, also gut heißt vielleicht gut für den Menschen, viel genetische Vielfalt um sich zu haben, weil das auch nützlich sein kann für die Entwicklung von Medikamenten zum Beispiel. Nicht? Also das ist, dass man eine große genetische Variabilität eben dann hat, ja genau, nicht, und auf die man dann irgendwo zurückgreifen kann. Mhm. Das sind also dann in dem Sinne ja Nützlichkeitserwägungen, nicht, die also da eine Rolle spielen. Eine andere Sache ist natürlich, ja klar, ich meine, Verantwortung auch ethische. Ja, wird sich einfach Schönheit natürlich, mein Gott, wenn man gerne es hat, dass also das Meer von Walen bevölkert wird, nicht, das ist letztlich immer eine ästhetische Erwägung, nicht? Wir wollen haben, dass wir also diesen schönen Wesen auch weiterhin begegnen können, nicht? Und dann sollten wir sie wohl tunlichst schützen, nicht? Und eben dafür sorgen, nicht, dass es ja diese Variabilität in ihrer Schönheit eben auch erhalten bleibt, ja. In dem Sinne, ja, gut und böse, nicht, hängt immer so davon ab, nicht, also welche Kriterien ich als Mensch dann jetzt hier so anlege, ja. Und das ist aber auch völlig okay, nicht, dass ich mir meine menschlichen Gedanken darum mache. Nicht? Man sollte das nur nicht so schnell absolut sehen und sagen, ja, sondern immer so seine Motivationen auch offenlegen und sagen, also mir liegt einfach daran, dass es weiterhin Berggorillas gibt. Ja? Mhm. Und deswegen, das ist der Grund dafür, sie zu schützen. Nicht? Und da brauchen wir jetzt nicht keine weiteren biologistischen Argumente dafür, nicht? Sondern also Ethik, Moral, Ästhetik, ja, also diese menschlichen Eigenschaften auch. Diese menschlichen Fertigkeiten. Ja, natürlich. Also, mein Gott, das sind also verschiedene Begründungslinien, nicht? Also, weil klar, ich meine, es ist kein Letztgrund, dass wir sagen, also genetische Variation muss erhalten bleiben, ja. Das ist ja, weiß ich, kein ethisches Gesetz, das einfach so vom Himmel gefallen ist. Mhm. Also man muss sich sagen, ja, warum, ja, und es kann nützlich sein oder es kann schön sein. Nicht? Das sind so zwei Linien, die ich sehe. Nicht? Also um das. Und die Buddhisten haben vielleicht noch, das gehört sich so, weil es sonst im nächsten Leben kriegt man sonst Probleme. Ach ja, natürlich, sicherlich auch christlich. Also die Schöpfung bewahren, nicht? Das ist ja nur auch was also bereits in der Genesis auch angelegt ist. Ja, sicher, natürlich. Es kann also ja auch solche Motivationen können natürlich eine Rolle spielen. Ich finde es noch interessant, auch weil wir begonnen haben mit den Spitzhörnchen und den Flugdrachen. Ich habe jetzt einen Hund seit einem Jahr und lese da auch immer wieder ein bisschen drumherum und man merkt wirklich, also wie wir Menschen Primaten sind, die einander mit Wortwiederholungen trösten. Dieses, ja, wird schon, alles gut, dieses das machen Primaten. Aber ein Hund, dem ist es scheinbar völlig egal, ob man den mit Wortwiederholungen in irgendeiner Weise beruhigt. Der schaut dann viel mehr auf die Körpersprache. Ah, okay. Wo ist mein Schwerpunkt? Ja. Aber es wäre so natürlich, dass, und das, man sieht das auch an Menschen, die so wiederholend auf den Hund einsprechen. Ist aber praktisch vom Ansatz her eben nicht, weil der Hund eben nicht ein Primat ist. Und das Zweite ist auch dieses Umarmen, dass der Hund das halt irgendwie notgedrungen erduldet. Ja. Aber die Primaten umarmen einander, aber Hunde in ihrem System ja gerade überhaupt nicht. Und da sieht man es ein bisschen wie die... Da sind wir weit voneinander weg, obwohl beides Säugetiere, ja? Eben, beides Säugetiere, genau, aber eben, und scheinbar ist es dann eben bei den Spitzhörnchen dann irgendwie anders, was man eben an den Ohren schon sieht, dass die eben schon ein Stück näher dran sind. Das wollte ich noch fragen, genau, das haben auch Sie nämlich noch gesagt. Entwickeln sich die Menschen noch weiter? Oh, das kann man, also. Also heute nicht und morgen auch nicht, aber in 1000 Jahren würden wir einander noch halbwegs erkennen, in 10.000 Jahren? Ich meine, das ist eine Frage, die ganz, ganz häufig kommt, nicht? Dass man sagt, also evolvieren die Menschen heute noch? Und es ist eine Idee von vielen, nicht, dass wir durch medizinischen Fortschritt in einer Weise Evolution weitgehend gestoppt hätten. Nicht? Das hängt sich daran auf, natürlich, dass man sagt, viele Krankheiten, die es geben könnte, auch Gendefekte, die es geben könnte, führen nicht mehr unbedingt zum frühen Tod, sondern wir haben medizinische Mittel, wo wir sozusagen solche Selektionseffekte zu einem guten Teil ausgleichen und beheben können. Ja? Das ist eine Sache. Eine andere Sache ist, nicht, dass wir in der Lage sind, uns unsere eigene Umwelt zum großen Teil selbst zu schaffen. Wir wohnen in Häusern, die wir gut klimatisieren oder so etwas, nicht. Wir schaffen uns unsere eigenen Umweltbedingungen zu einem guten Teil selbst. Ja? Und auch das hat natürlich den Effekt, dass es ja in dem Teilen der Anpassungsdruck geringer wird. Ja? Und da kommt man schnell zu der Idee, vielleicht evolvieren Menschen gar nicht mehr so schnell. Aber das ist aus verschiedenen Gründen sicherlich ganz falsch. Mir fehlt noch ein Pränataldiagnostik, dass man praktisch selbst schon entscheidet, wer mitspielen darf, dann wer zur Welt kommen kann oder nicht. Na gut, das wäre jetzt eben klar, nicht? Also ein Teil von früh ansetzender Selektion, nicht? Also die man durch den Menschen dann selbst natürlich dann ja passiert. Ja klar, das ist eben auch so. Das wäre auch ein Element, nicht, dass man hat, um letztlich zu sagen, wir halten unser Genom so, wie es ist, ja, nicht, und wir brauchen jetzt nicht in irgendeine Richtung uns zu verändern oder zu evolvieren. Aber es gibt doch eine ganze Menge Gründe, die dort eben ganz erheblich dagegen sprechen. Und eins ist schlicht die sehr große Populationsgröße, die die Menschen inzwischen erreicht haben. Wir haben jetzt also, wer weiß, wie viele Milliarden, ja. Und man weiß, also in großen Populationen ist es eben einfach sehr viel einfacher, dass weitere Evolution stattfindet. Ist immer etwas aus evolutionär. Ja, es passieren sehr viel mehr Mutationen, ja, nicht? Also auch diese genetische Drift ist weniger stark, ja, also diese Zufalls. Der Ziegel, der einen ausschaltet. Ja, der mag schon also ein paar ausschalten, aber dass er also alle ausschaltet, nicht? Also die vielleicht so eine Mutation kriegen, nicht? Das ist eben dann sehr unwahrscheinlich. Und also, das ist eine Sache. Eine andere Sache ist, nicht, dass der Mensch sich selbst nicht nur Selektionsdruck wegnimmt, sondern auch ganz, ganz großen Selektionsdruck selber schafft auf andere. Also so schnell, wie wir uns selbst geschaffen, eine neue Umwelt erhalten haben, wie seit der Steinzeit bis jetzt, das ist ein extrem, extrem kurzer evolutionärer Zeitraum, nicht? Das ist ja völlig unglaublich, nicht? Und wir haben also wir ernähren uns ganz unterschiedlich, nicht? Wodurch es also ganz unterschiedliche Krankheiten dann auch wieder gibt, wie Diabetes und, was weiß ich, alles Dinge, die neu aufgetreten sind. Auch andere Dinge, nicht? Die einfach durch die Populationsgröße auftreten, sind, was weiß ich, Dinge wie Malaria, nicht? Also wo weiß ich, ein Pathogen uns anfällt und was sich nur ausbreiten kann, wenn es genügend Wirte gibt, also wenn es also in Regionen, nicht, also wo die Menschen ganz selten wären, ja, dort also haben auch solche Schädlinge also eine geringere Wahrscheinlichkeit, sich auszubreiten. Das geht einfach durch also Populationsgrößen. Es entstehen also oder leben in Städten, das ist eine völlig andere Sache, nicht, als also früher auf dem Land, nicht. Und oder allein, auch dieses Bildung auslagern, dass wir Schulen haben, diese ja, Arbeitsteilung, dass wir praktisch. Und wir, ja. Genau, wir schaffen in also sehr großer Art und Weise völlig unterschiedliche Umwelten uns selbst auch und die eben auch wieder Selektionsdrücke dann wieder bewirken. Ja. Und das ist jetzt ja vielleicht gar nicht in erster Linie jetzt, sag mal, auf der ja, Überlebenswahrscheinlichkeit bis zum fortpflanzungsfähigen Alter, also diese Selektionskomponente, wenn, ja, sagen wir mal, das Kind erstmal geboren ist, dass es auch das fortpflanzungsfähige Alter dann auch erreicht, nicht? Dort tun wir alles, was medizinisch möglich ist. Aber auf den anderen Komponenten, eben wirkt sich das nach wie vor aus. Effekte auf die Fruchtbarkeit haben wir ja schon angesprochen, ja, also das, ist klar, nicht? Also schon ja stressbedingte Sachen, nicht, die sich auf Fruchtbarkeit natürlich auswirken, nicht, dass man überhaupt weniger Kinder bekommen kann, nicht? Dann also die sexuelle Selektion, die also nach wie vor natürlich eine große Rolle spielt, ja, also die, sagen wir mal, auf Status ausgeht, nicht, was wiederum seine genetischen Grundlagen auch hat, ja. So dass es also absolut zu erwarten ist, wir werden weiter evolvieren und in ja mehreren 10.000 Jahren oder so etwas, nicht, werden die Menschen anders ausschauen, als das, was heute der Fall ist. Wäre interessant, so einen zu sehen, wie die dann daherkommen. Ja. Ja, da also kann man optisch und inhaltlich natürlich auch, weil die Optik ja nur eine Sache ist an der ganzen Geschichte. Klar, ich meine, weiß ich, ein anderes Beispiel, das man vielleicht noch sagen könnte, nicht? Wir haben ja HIV als also eine große Geißel der Menschheit in den letzten Jahren jetzt gehabt, vor allem auch in Afrika. Und bei solchen Krankheiten sieht man dann auch schon wieder, wie sich Resistenzen ausbreiten. Und zwar, wer weiß wie schnell, innerhalb einer Generation schon, nicht, gibt's dort Genvarianten in Afrika, wo man messen kann, dass die häufiger werden. Ja. Auf der Menschseite. Auf der Menschseite, ja, natürlich. Nee, klar. Nicht auf der Virenseite, sondern eine Generation auf der Seite von Menschen. Nicht? Das sind ja also Genvariationen, die zumindest teilweise Immunität gegen HIV bewirken können. Nicht? Und es ist ja auch bekannt, es gibt's also auch in Europa ist ungefähr jeder Hundertste trägt genügend Mutationen in sich, dass er wohl gegen HIV vollständig immun ist. Ja. Das heißt also, wenn man. Wieder 1%? Wieder, ja, 1%, ja, weil ich nicht. 1% der Bevölkerung. Aber doch, ja. Sind aber doch eben eine ganze Menge, nicht? Also, dass also klar ist, wenn man das, so eine Krankheit nicht behandeln würde können, ja. Ja, es hätte fürchterliche Auswirkungen natürlich. Es würden also Millionen und Abermillionen Menschen sterben, aber die Menschheit würde das überleben. Man hätte sozusagen eine Evolutionary Rescue auf der Seite der menschlichen Population gegen solche Krankheiten in jedem Fall. Nicht? Das würde funktionieren. Mathematisch kann man das schon zeigen, dass es funktioniert. Mathematisch kann man das zeigen. Das ist beruhigend. Ausprobieren tut man es besser nicht. Okay, aber in der Simulation auf, ja. Ausprobieren und auf Play das drücken schon. Und schauen, wie weit kommt man noch in der Zukunft. Sicher. Das ist sehr cool. Herr Hermisson, vielen Dank. Ja. Schön. Ich danke auch, ja. Sie haben da ordentlich Licht reingeworfen in diese ganze Landschaft. Na, ich hoff's, ja, wenn was bei rausgekommen ist. Vielen Dank. Ich möchte noch ganz kurz hinweisen auf den Podcast Modellansatz von Ihren Kollegen von der Universität Karlsruhe, Institut für Mathematik. Da kann man wirklich regelmäßig Menschen zuhören, die angstfrei über Mathematik sprechen. Da weint keiner. Es ist immer furchtbar interessant, auch wenn man nicht der Mathematik-Profi ist und aber doch irgendwie genug versteht, um eben nicht die Krise zu kriegen. Klingt interessant. Ja, genau. Danke, Herr Hermisson. Schönen Tag. Ich danke auch, Herr Bolle. Das war die Physikalische Soiree, Ausgabe 199. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich. Thank you.